expected to be a superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up. What you are is a cum pow bitch. Herzlich willkommen zu Talk of Personality. Hier ist Ricky und am anderen Ende ist Chris. Ja, moin. Wir haben es geschafft. Da sind wir schon wieder. Wir haben es überstanden. WrestleMania ist hinter uns. Liegt hinter uns. War sie schön oder nicht? Wir werden gleich drauf eingehen. Wenn wir das wüssten, ne? Ja, erstmal müssen wir uns natürlich entschuldigen, dass wir unsere Startzeit heute vorgelegt haben. Ja. War ja eigentlich 20.30 Uhr geplant. Aber aufgrund von aktuellen Themen ziehen wir das einfach ein bisschen vor. Erstens mal, und ich habe später noch einen Termin beim Proktologen und ich bin nach Proktologen-Termine immer sehr, sehr schwer ansprechbar. Und jetzt habe ich ja schon zwei Sendungen gemacht in den letzten zwei Tagen und die eine ging bergab, die andere bergauf. Und um das vorzubeugen, versuche ich jetzt einfach mit auf der Welle zu schwimmen und oben drauf zu bleiben sozusagen. Ja. Könnte man fast so ausdrücken. Ja, könnte man, ja. Der Dachter. Chris! Digga! Hast du WrestleMania geguckt? Ich habe WrestleMania geguckt. Ich habe ja gehört, du nur in Abschnitten, in kleinen Clips, ja? So muss man's, wenn du mal zwischendurch aufgewacht bist. So muss man es sagen. Also es ist sehr, sehr erbärmlich, was da sich gestern abgespielt hat. Ich habe ja WrestleMania beim Tobi geguckt. Man muss vielleicht für alle, die es nicht wissen, dazu sagen, gestern gab es noch eine Countdown-Show. Die ging bis 0.30 Uhr. Die kann man ja auch nochmal nachholen, wenn man will. Also selbstverständlich, einfach downloaden bei cultofpersonality.de, iTunes, bla bla bla. Ihr findet es schon, wenn ihr es finden wollt. Da könnt ihr es nochmal nachhören. Und ich bin dann praktisch um 0.30 Uhr direkt schon auf mein Auto, wollte ich gerade sagen, nämlich in mein Auto ist richtig, gesprungen, zum Tobi gedüst, den Tobi geweckt, mich vor die Glotze gesetzt, tierisch aufgeregt gewesen. Und so nach einer Stunde habe ich dann schon so ein bisschen gemerkt, dass es mit dem Wachbleiben sich so eine Sache ist, ne? Ja, nach zwei Stunden begann es dann so ein bisschen, dass ich da so lang so ein bisschen weggeschlummert bin. Und nach drei Stunden war es dann eher so, dass ich durch den Krach von der TV-Übertragung immer wieder geweckt wurde. Aber die wichtigen Sachen habe ich alle mitbekommen. Ja, ich muss sagen, ich war auch, als diese Pre-Show dann gestartet ist, war ich auch schon, hatte ich tierisch Bock, muss ich sagen. Aber dann kam der erste Abfuck, das Main Event. Sollte ja eines der Main Events sein, aber es war der Opener. Daniel Bryan gegen Sheamus. Ja. Was sagt man dazu? Was sagt man denn dazu? Ist eigentlich, kannst du das nicht bringen. Ich habe mit dem Tobi diskutiert, da war ich noch wach. Tobi hat auch gesagt, wie kann man eigentlich so eine Scheiße bringen? Lass doch denen das Match irgendwie wirken, endet's in einem Double Count Out, alles wäre besser gewesen, DQ, weißt du, Kuckuck, und lass den Titel von mir aus heute Nacht bei Monday Night Raw auf diese Art und Weise wechseln. Aber bei WrestleMania, die Frage, die sich natürlich da sofort für mich sozusagen in mein Gehirn brannt, wollten sie Daniel Bryan irgendwie für was bestrafen? Ich habe nichts gehört, ich weiß von nichts. Wahrscheinlich, weil er mit einer Bella zusammen ist. Das könnte natürlich sein. Hä? Aber die sind ja relativ beliebt im WWE-Roster, die Bellas. Vor allen Dingen bei Vince. Ich kann es verstehen. Also ich auch. Beide sind doch sehr gut anzusehen oder sehr schön anzusehen. Hört euch die Tobi und Ricky Show nicht an. Hört sie euch nicht an. Übrigens, da kann ich erste Zahlen mal hier on air zum Besten geben. Die schlechte Ausgabe wird deutlich mehr gedownloadet als die nicht ganz so schlechte Ausgabe. Ist auch interessant, ihr Leute. Wie hieß die nicht ganz so schlechte Ausgabe? Die heißt die nicht ganz so schlechte Ausgabe. Ach so. Ja, es gibt, also insgesamt heißt es die Tobi und Ricky Show GFSF. Gute Folgen, schlechte Folgen. Und dann wurde es unterteilt, schlechte Folge und nicht ganz so schlechte Folge. Und die schlechte Folge wird deutlich mehr gedownloadet, in der du auch, weil ich dann ausgestiegen bin. Ja. Nee, du warst in der schlechten Folge mit dabei. Ja, ich denke, die wird mehr gedownloadet. Ja, ganz genau. Und das liegt mit Sicherheit an dir. Deswegen ja. Ja. Ich bin ja in der nicht ganz so schlechten Ausgabe, bin ich ja dann ausgestiegen, weil meine Freundin ja, es ging ja auch stark Richtung 12 Uhr. Und meine Freundin hatte Geburtstag, dann bin ich ausgestiegen und ist klar, dass da die Ratings runtergehen. Und zu Recht bist du da ausgestiegen. Nein. Ja, ich hab's dann noch ein bisschen gehört auf dem iPad und dann auf einmal redet ihr über Wrestling. Ich rede die ganze Zeit darüber, lasst uns doch ein bisschen über WrestleMania reden. Nee, machen wir morgen alles. Siehste, und heute sozusagen kriegen wir die volle Dröhnung, eine Stunde lang Wrestling-Talk hier bei Wrestling. Oder Catchen, wie ich auch gerne sage. Catchen, ja genau, das könnte man Catchen, auch mal ne? öfters wieder sagen. Sagen immer diese Arschlöcher, die einen damit irgendwie dissen wollen. Ja, das funktioniert natürlich auch super, weil wir haben ja alle Gehirne wie Spatzen. Meine, ich muss sie mal wieder ins Spiel bringen. Meine Freundin war vor 2, 3 Tagen bei meinen Eltern und da hat sie halt erzählt, ja, hier am Sonntag, nach meinem Geburtstag sozusagen, er guckte ja noch WrestleMania und so, auch ja. Und da hat mein Vater doch tatsächlich zu ihr gesagt, du weißt aber schon, dass das nur Show ist. Und das hat sie denn gesagt? Das ist ja viel wichtiger. Sie ist in Tränen ausgebrochen. Ach so. Ja, klar, das brechen natürlich im Endeffekt Weltbilder zusammen. Also, und Daniel Bryan gegen Sheamus. Genau, darauf würde ich überleiten. Da ist auch ein Weltbild zusammengebrochen. Daniel Bryan, der beste Heel der WWE, für mich jedenfalls, wird derartig, man muss ja fast schon sagen, verjobbt. Beleidigt wird er. Es ist eine Beleidigung. Ja, kann man nicht machen, sowas. Nee. Kann man eigentlich nicht machen. Ich meine, man hätte auch kein gutes Match aus Sheamus rausziehen können, ohne Frage, aber... Nee. Alles wäre besser gewesen als das. Ich weiß nicht. Der eine Move, den Daniel Bryan gezeigt hat, war ja ein Küsschen an AJ, ne? Ja, war aber besser als der Bro-Kick von Sheamus. Also von daher hat er da punktnotenmäßig bei mir voll gepunktet. Aber gut, müssen wir mal abwarten, was in den nächsten Tagen passiert. Jetzt SmackDown Raw, ob es da vielleicht doch nochmal was gibt. Vielleicht holt er den Titel zurück irgendwie. Ich hoffe es für ihn. Ich hoffe es auch, aber ich glaube es nicht, weil ja, es gab lange keinen Face-Champion bei SmackDown und... Ja, viele gehen ja davon aus, dass Cody Rhodes vielleicht jetzt eine Fehde mit Sheamus dann startet, wenn er mit Daniel Bryan fertig ist, Sheamus, dass dann Cody Rhodes gegen Sheamus eine Fehde starten könnte. Ja, warum nicht? Klingt gut auf jeden Fall. Hm? Was haben wir sonst noch eigentlich gehabt an Matches? Wir haben danach Orton Kane gehabt. Okay, und dann? Ja, was soll ich denn dazu sagen? Da hatten wir Big Show gegen Cody Rhodes. Da ist, glaube ich, die einzige Randnotiz, die wir bringen könnten, dass Big Show der erste und einzigste Grand Slam Champion ist. Ja, und an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Guter, großer Mann. Er hat es verdient, definitiv. Er ist eine Legende. Er ist seit Jahren da vorne mit dabei. Also absolut. Ich wollte aber trotzdem noch kurz was zu Kane gegen Orton sagen. Nur einen Satz. Ich finde es beeindruckend, dass Randy Orton sich da tatsächlich hinlegt und das Ganze auch noch clean. Ja, er hat jetzt aber auch oft bei Mania gewonnen gegen Punk. Dann das Triple Threat Match gegen DiBiase und Rhodes. Er hat oft gewonnen und... Ja, aber er steigt damit in meine Gunst, weil da gibt's andere Leute, die in der, naja, jüngeren, aber auch nicht so jungen Vergangenheit solche Geschichten nicht mitgemacht haben in seiner Position. Also da ziehe ich meinen Hut. Ich bin ja sowieso Orton-Fan. Ich finde ihn auch klasse. Nur die Frage ist natürlich, was bringt's? Weil Kane, ich weiß nicht so genau, er wird wahrscheinlich... Ja, das bringt gar nichts. Ja. Das Match dient ja auch gar nicht dazu, irgendwen overzubringen oder so, sondern es war einfach nur... Ein Geschenk an beide, denke ich mal, dass beide ein Singles-Match bei der größten Show des Jahres haben dürfen. Und von den Namen her kann man es ja auch mal machen, finde ich. Ja, aber man hätte es besser aufbauen sollen. Natürlich. Aber gut, ich kann es schon verstehen, es ist schwer. Man hatte im Endeffekt 3 Main-Events und dann da Zeit zu finden für ein Match. Da habe ich mir auch mal gedacht, stell dir doch mal vor, allen Menschen, denen du mal die Hand geschüttelt hättest, müsstest du jetzt irgendwie auf die Fresse hauen. Ich meine, nichts anderes war es ja bei Orton Kane. Ist mir aber schon mal passiert. Ich kann jetzt hier offiziell mal in dem Podcast verkünden, bevor ich mit meiner Frau zusammenkam, habe ich ihren Bruder erstmal eine reingehauen. Also, zu Recht würde ich erstmal sagen. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Das ist eine andere Geschichte. Alle, die diese Geschichte kennen, werden sich jetzt irgendwie mit den Augen rollen und denken, oh nein, erinnert doch uns nicht daran. Vielleicht gehen wir weiter zum nächsten Match einfach. Big Show gegen Cody Rhodes, hast du gesagt. Einerseits bin ich aber schon enttäuscht gewesen, dass Cody den Titel verloren hat. Ich hätte mir gewünscht, dass der den noch eine Weile hält. Ja, er war 7 Monate Champion jetzt, ne? Er hätte es ruhig so machen können wie der Honky Tonk Man. Der war ja über 12 Monate Champion. Und dann hätte er auch so eine Uhr eingeblendet wie Santino damals, oder wie? Zum Beispiel. Nein, aber ich sag mal so, wir haben gestern darüber gesprochen in der Countdown-Show, dass der Titel eigentlich, wenn Cody ihn verliert, auch automatisch an Wert verliert. Ich habe dann gesagt, man kann es verhindern, indem man ihm den Titel an The Big Show weitergibt oder an Randy Orton zum Beispiel, also an solchen Kandidaten. Katastrophal wäre es natürlich gewesen, wenn Cody gegen jemanden verliert, wie, jetzt fällt mir natürlich keiner, Justin Undico Gable. Oder Ted DiBiase, ja, ne? Ganz genau. Das hätte ich nicht gemacht. So finde ich es okay. Und ich glaube, dass wir die Fehde jetzt auch noch so ein, zwei Monate vielleicht sogar, oder also zumindest mal für Extreme Rules und Over the Limit könnte ich mir vorstellen, dass wir da also noch weiter sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt bei Extreme Rules da nochmal ein Match sehen und dann eventuell sogar Cody ein bisschen rausgeschrieben wird aus den Shows, weil er soll ja starke Rückenprobleme haben. Stimmt, das darf, ja. Unverändert. Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht mit einbezogen. Hast du absolut recht. Dafür hast du ja mich. Ja, natürlich. Das muss man ja auch noch mal dafür sagen. Hast du mich ja eingekauft. Chris, naja, ich habe dich nicht eingekauft, ich habe dich mehr oder weniger, ich habe dich, wie soll man das eigentlich nennen? Man muss sich das vorstellen, wie Arjen Robben, als Bayern den wollte. Im ersten Jahr hat es einfach nicht geklappt, ja, und die Bayern haben alles in die Waagschale geworfen, haben sonst nur Gurken geholt, um das Feld aufzurollen für Arjen Robben. Und so muss man das ja auch vorstellen mit dem Chris. Ich habe halt erstmal alles genommen, was ich kriegen kann, aber ich habe immer auf den Chris geschielt. Und jetzt, ja, nach Jahren der Verhandlungen ist es mir gelungen. Unter anderem ich glaub dir das nicht. Ja, kannst du mal sehen. Aber beim Robben hat es alle geklappt. Lass uns zum Highlight des Abends kommen. Ich wollte noch ganz kurz wegen Cody hier was sagen. Wir rasen aber auch durch hier, ne? Wir können uns doch eigentlich Zeit lassen. Wir haben noch nur eine Stunde. Ach ja, nee, dann rasen wir durch. Cody, wollte ich noch sagen, das könnte natürlich ein Grund gewesen sein, warum sie tatsächlich den Titel wechseln lassen. Weil vielleicht ist es schlimmer, als wir denken. Und Cody sehen wir morgen oder bei SmackDown erstmal das letzte Mal. Könnte sein. Also stimmt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja? Wie fandest du sein Ringgear? Super. Überhaupt haben sich alle Wrestler eigentlich mal was einfallen lassen und sich einen Mantel angezogen. Ja. War vielleicht auch schon im Hinblick für WrestleMania 29. Da wird so ein Mantel, denke ich mal, dann wichtig werden. Kann ich da mal kommen kurz, wir später noch zu. Kommen wir später dazu. Und ich kann mal kurz sagen, ich habe während dem WrestleMania lief mir den Wetterbericht für New Jersey angeschaut. Wenn gestern die WrestleMania in New Jersey stattgefunden hätte, wären 8 Grad und Regen angesagt. Willst du mich verarschen? Ja, so sah es gestern aus in New York. Und ich kann ja jetzt also mal gucken. Nächstes Jahr ist es, glaube ich, am 7.4., ne? Also nicht wirklich viel später. Nicht viel später. Und jetzt aktuell in New York haben wir 8 Grad und leichten Regen. Das ist aber heftig. Das ist, oh, jetzt wird aber wolkig. Mir zeigst gerade an, 8 Grad und wolkig. Aber das ist heftig. Da wird's wahrscheinlich den größten Heizbild. Wenn du da 5-6 Stunden dann da rumstehst? Ich habe es gestern mit dem Tobi diskutiert. Und ich bin der Meinung, es ist alles Schwachsinn, was da so im Vorfeld geredet wird. Denn man darf mal nicht vergessen, die NFL wird auch im Winter gespielt, im selben Stadion. Und die Stadien sind immer voll. Und so ein NFL-Spiel kann auch mal eine 4-Stunden-Marke erreichen. Und ich glaube einfach nicht, dass das zum Problem wird. Für die Zuschauer, für die Wrestler sieht es nochmal anders aus. Das ist zur Not reiben wir uns aneinander. Reiben, da bin ich dabei. Es ist ein ziemlich langer Weg von der Stage bis in den Ring. Und wenn du dann nur im Schlüpper runterlaufen musst bei 8 Grad, hui. Also. Nee, aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Ja. Bei so Sachen wie im Main Event, wo dann wirklich Cena Minuten im Ring war, der kühlt doch aus. Erinnere ich dich an David Hay gegen Klitschko. Der wurde ja dann da mit so einer ISO, ist das eine Isomatte? Nee, wie nennt man das? Nee, mit so einer Alufolie. Mit so einer Alufolie, die das auch immer in so Rettungskästen gibt, ne? Genau, warm gehalten, obwohl da gab es, glaube ich, sogar noch 12, 13 Grad. Also, sie müssen sich was einfallen lassen. Wobei so ein David Hay so eine Alufolie auch immer dabei hat, ne? Das kann gut sein. Also, nee, das führe ich jetzt nicht aus. Ich kann es mir schon vorstellen, du weißt ja nie, der hat ja Feuerzeug, Löffel und Alufolie hat so ein David Hay immer dabei. Das meinst du? Ja, da können wir mal anrufen beim guten David und nachfragen, ob es tatsächlich so ist. Machst du dann? Ja, aber über Skype. Genau. Du wolltest zum Highlight kommen, hast du angekündigt. Ich wollte zum Highlight kommen. Kelly gegen Maria Menounos ohne Rippen gegen, jetzt passt auf, ich habe heute Morgen mir nochmal die Wiederholung bei Sky auf Deutsch angeguckt. Die Glamazone. Die Glamazone, Beth Phoenix und Eve Torres. Sensationell. Und wo hast du es gehört? Wer hat's gesagt? Carsten oder Günther? Es war Carsten. Schäfer, die Klammerzone. Unfassbar. Das Match an sich fand ich nicht so schlimm. Also war okay. Tobi hat gesagt, das ist das längste Diven-Match, was er je gesehen hat. Längste, 6 Minuten 50, ne? Das war schon ordentlich eigentlich. 2 Minuten 50 länger als letztes Jahr. Also, das ist eine Steigerung von einigen Prozent. Muss ich mal hier kurz ausrechnen. Müssen wir jetzt den Tobi haben, der es nochmal ausrechnet. Der würde es wieder ausrechnen, aber ich glaube, der kann nur Dreisatz. Aber egal. Reicht ja auch im Prinzip. Trotzdem, wie findest du es, dass eine Non-Wrestlerin, ein Celebrity, die Divas-Championess pinnt, finde ich schwierig. Ja, zum zweiten Mal jetzt irgendwie, ne? Es gab ja bei Tribute to the Troops oder so, wo die schon mal aufeinander getroffen sind, schon mal den Fall, wo Maria Menounos Beth Phoenix gepinnt hat. Ich weiß gar nicht, ob da Beth Phoenix auch Divas-Champion war. Ich finde das ein bisschen frech. Also ich finde auch, man hätte es vielleicht so lösen können, dass Kelly hätte ich noch verstehen können, wenn Kelly Beth Phoenix pinnt. Was ich natürlich verstehen kann, wenn man ihr den Pin geben will, der guten Maria Menounos, die übrigens zuckersüß war, das kann man nicht anders sagen, hätte ich sie vielleicht Eve pinnen lassen. Ja, also die hat ja später noch einen Auftritt. Ich glaube, es hat damit zusammenzuhängen. Könnte gut sein. Und es zeigt natürlich auch, dass die WWE definitiv auf diesen Titel scheißt. Also, sowas kannst du halt echt mal nicht bringen. Aber das Highlight fand ich, dass die Unterwäsche von Beth Phoenix hat mir sehr zugesagt. Wie fandst du eigentlich Beth Phoenix Kopfbedeckung beim Entrance? Fand ich gut. Habe ich mir jetzt auch bestellt beim Shop. Das ist unfassbar eigentlich. Aber das habe ich mir jetzt beim Shop Zone bestellt und ja. Ich find's gut. Einfach ein modisches Accessoire, was jeder, finde ich, tragen kann. Was viele ja nicht wissen, das ist René Wellers Darkroom-Maske, hat er mir heute per SMS noch getwittert. Er hat sie gesucht. Hat er dir per SMS getwittert bei Facebook, ne? Ja, habe ich dann nachgegoogelt. Und da hat er gesagt, die fehlt ihm seit einer Woche und ist wieder aufgetaucht. Nee, aber es war nicht so schlimm, wie viele gedacht haben. Also nee, ich fand's halt gut, dass Maria die Zähne zusammengebissen hat. Man hat gemerkt, die hatte hochgradig Schmerzen, ne? Die hat es gut gemacht, also Hut ab. Die hat ja zwei gebrochene Rippen und das hat sie toll gemacht. Und dann das Cover am Ende, den Schoolboy gegen Beth Phoenix und bis dahin muss ich auch sagen, bis auf den Opener waren alle Matches mindestens okay. Also Orton Kane fand ich okay, war nicht Weltklasse, war aber okay. Würde ich mal so 3 Sterne geben, wenn man das so werten kann. Big Show, hier wie ist der andere Clown? Cody Rhodes fand ich auch nicht schlecht. Ja, fand ich auch okay, absolut okay. Und auch die Diven für mich. Da hat man aber gesehen, dass Cody Rhodes, glaube ich, doch für Höheres bestimmt ist. Der hat schon drauf, der Typ. Der ist schon super. Kann man nicht anders sagen, Der hat einen Riesenschritt gemacht. Also es ging ja letztes Jahr im Endeffekt los gegen Rey Mysterio. Es ging los, seitdem er Kneepads hat. Seitdem er nie Pets hat. Das haben wir bei Talkdown so analysiert am Taktiktisch. Es war schon gut, dass er das mit den erstens mal seine scheiß Maske abgelegt hat, dass er die blöden Tüten da abgelegt hat. Was er jetzt, finde ich, noch ablegen muss, ist seine Stimme. Also er muss dieses komische, wenn er kommt ja dann immer Dr. Doom diese Stimme. Ja, er ist ja großer Dr. Doom-Fan, deswegen hat er ja auch den Mantel, so wie Dr. Doom den er hat. Das ist ein Dr. Doom. Das ist ein Marvel-Held. Ah, kenne ich. Das ist der mit dieser Blechmaske. Ja, logisch. Aber das muss er noch aufhören mit dem Scheiß. Ja. Dass er halt einfach glaubwürdiger wird. Also das hat mich noch ein bisschen gestört. Aber an und für sich, bis dahin, WrestleMania, war ich zufrieden und auch noch wach. Also das ist ja, muss man ja dazu sagen. Wie ging's denn dann weiter? Dann ging's weiter mit dem Hell in a Cell Match. Überraschenderweise. Kam dann schon das Hell in a Cell Match? Tatsächlich. Ich versuche mir nebenbei übrigens gerade, hier sind sie schon, die Results von WrestleMania, mit freundlicher Unterstützung von Da sind sie schon, wenn sie fast durch haben, ne? Ja, genau, da habe ich sie schon. Undertaker gegen Triple H. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ich muss dich unterbrechen. Ja, mach gerne. Was ist denn da mit den Augen von Shawn Michaels los? Stimmt, der hat so einen leicht grauen Star, oder wie nennt man das eigentlich? Einen latenten Silberblick. Ich kannte mal einen in Berlin, der konnte, kennst du dich in Berlin ein bisschen aus? Ich mag Berlin nicht. Ah ja, gut, das hat damit nichts zu tun. Auskennen tust du dich da auch nicht? Nein, ich war erst 2 Mal da oder für so. Für alle einmal Berliner? WWE gucken und einmal mit der Klasse damals. Das war bestimmt schön. Dazu kommen wir auch noch mal später. Zu meiner Klassenfahrt? Ja. Zu den Berlinern kann ich sagen. Ach, die Klassenfahrt. Ja, zu den Berlinern könnte ich jetzt hier noch sagen, dass ich jemanden kannte, der konnte mit dem einen Auge den Fernsehturm sehen und mit dem anderen Auge das Rote Rathaus. Also alle Berliner, die jetzt... der konnte tatsächlich... Könnte beim Supertalent mitmachen, ne? Echt, also, war Wahnsinn. Soweit ist Shawn Michaels noch nicht, aber so langsam, aber sicher überschneiden sich seine Blicke. Also, ja, man soll vielleicht keine Witze machen, aber was ist denn da los? Nee, ich mache mich halt über Behinderte lustig und du über die Judenverfolgung. So, ich habe mich nie über Judenverfolgung lustig gemacht. Nein, hast du nicht, stimmt. Also deswegen lachst du jetzt auch nicht. Nee, da muss ich nochmal dazu sagen, bei der Tobi und Ricky Show, wir haben ein Buch von unserer Amazon-Wishlist geschenkt bekommen von Hörern Und ich wollte dann besonders lustig sein und eine Passage daraus vorlesen. Was ich nicht wusste, dass dieses Buch tatsächlich nur Zeugenaussagen von KZ-Häftlingen beinhaltet. Also ich wusste schon, dass es nur so ist, aber ich dachte, es wäre vielleicht noch ein bisschen kommentiert. Und dann habe ich die, glaube ich, schlimmste Passage dieser Aussagen vorgelesen. Möchte mich natürlich nochmal entschuldigen und weit davon distanzieren, dass ich mich über Juden lustig mache. Ja. Wie gesagt, wir haben ja jetzt den Nazi, was hast du da gesagt? Den Nazi-Melder? Ja, genau. Das ist der Nazi-Warner. Also wer einen Nazi sieht auf der Straße, einfach bei Cult of Personality anrufen und dann sage ich den durch. Also, dass man den umfahren kann, sozusagen. Also, genau. Hell in a Cell Match. Dazu kommen wir jetzt. Showstealer, Gänsehaut. Ging's für dich von Anfang an so? Also das. Nee. Ach, Gott sei Dank. Ging mir nämlich auch so. Ricky, ich hatte ja sowieso ein gestörtes Verhältnis mit dem Match. Es ging ja lahmlos, ne? Also so, als sie sich da außerhalb des Rings da irgendwie behakt haben. Aber als der Käfig runterkam, da waren doch so Löcher im Käfig. Hast du das gesehen? Die sind immer im Käfig. Ja, für die Leute, die da oben draufklettern müssen, um das zusammenzubauen. Für die und natürlich für Wrestler. Für Wrestler, ganz genau, wenn die da hochklettern wollen. Aber ich glaube, die sind doch aber nicht immer in so dichten Abständen da drauf. Die sind immer da dran gewesen. Also, erinnere dich mal, letztes Mal, als ich das gesehen habe, war Randy Orton, als er den Titel gewonnen hat, bei Hell in a Cell gegen Sheamus. 2009 oder 10, das müsste ich jetzt lügen, war das. Da ist er auch hochgeklettert auf den Käfig. Und das ist ja, immer, das stimmt. Die sind immer ausgeschnitten. Kalibriert, ne? Mhm, die sind immer ausgeschnitten. Das sind immer so praktisch, dass gerade so ein Fuß reinpasst, ausgeschnitten. Schade, ich hätte echt gedacht, da kommt noch was. Leider nicht. Ja, ich habe aber nicht. Auch gedacht, ich habe ganz ehrlich gedacht, ich muss nochmal dazu sagen, es gab ja viele Gerüchte über mögliche Comebacks und ich habe immer gedacht, irgendwas, vielleicht passiert da irgendwas noch, dass tatsächlich von oben irgendjemand kommt. Ich dachte wirklich nicht, dass jemand die Stage runterkommt. Also das Match war eine große Danksagung an die Attitude Era. Zuerst kam Jim Ross, ja, der nur das Match kommentiert hat. Das stimmt. War ganz klar, dass Triple H oder Taker oder beide wollten, dass er das Match kommentiert, weil Taker hat das angeleiert. Taker hat das angeleiert. Das Taker kann ich selbst, mir vermelden. Ja, der hat das angeleiert, der hat gesagt, er will, dass Jim Ross sein Match kommentiert und ja, es und er hat ja auch größtenteils geredet, ne, Jim Ross. Das wollte ich gerade sagen. Es ist auch aufgefallen, dass sich der gute Michael Cole zurückgehalten hat in dem Match. Er hat ja auch die Hand geschüttelt und so. Er ist ja auch Manns genug, der gute Herr Cole. Ja, selbstverständlich. Aber am Anfang, du hast es ja auch schon angedeutet, hatte ich so irgendwie meine Probleme, dieses Match zu fühlen, sage ich jetzt mal. Genau. Also das war schwierig. Aber es hat sich einfach entwickelt und ich habe dann mit dem Tobi auch gesprochen, man merkt bei den beiden sofort, also ein großer Kritikpunkt bei Hell in the Cell ist ja immer, ja, das Match, die Matches sind ohne Blut, die Käfige werden nicht mehr richtig eingesetzt etc. Das war in dem Match auch so und ich glaube, dass Triple H geblutet hat, war tatsächlich ein Unfall und kein Bladen. Natürlich, ja. So, und es war also geplant, dass kein Blut in diesem Match fließt und sie haben den Käfig auch nicht so oft eingesetzt. Fast gar nicht, nur am Anfang ein bisschen. Und trotzdem hat dieses Match, also das war großartig, dieses Hell in the Cell Match. Wobei ich der Meinung bin, es hätte den Käfig nicht unbedingt gebraucht. Richtig. So, aber es war groß, es hat auch nicht geschadet. Sonst hat es mich halt immer angekotzt bei den Hell in the Cell Matches, dass der Käfig mich einfach gestört hat, angekotzt hat. Und das war diesmal nicht der Fall, weil die beiden wussten trotzdem, ein gutes Match zu wirken. Absolut. Also No Holds Barred hätte auch gereicht, ne? Ja. Also hätte aber am Anfang zum Aufbau des Matches nicht so dazu beigetragen, so wenn man natürlich sagt, oh, Hell in a Cell, ne, Devil's Playground. Es hat alles gepasst und es passt ja eben auch zur Verabschiedung dieser Attitude-Helden. Einfach dieses Gimmick-Match, sag ich jetzt mal. Es war wirklich das Ende einer Ära. Also, was denkst denn du, sehen wir Triple H und den Undertaker nächstes Jahr wieder bei, also ich meine nicht gegeneinander, aber einfach auf der Card nochmal. Also den Undertaker hundertprozentig, Triple H weiß ich nicht. Glaubst du tatsächlich, dass ein Mann mit so einem Ego, und ich habe ja noch einen leichten Zungenschlag drin, merke ich gerade, dass ein Mann mit so einem Ego wie Triple H tatsächlich so abtritt? Er hat ja irgendwie einen Vertrag bis 2015 jetzt unterschrieben oder sowas irgendwie. Und meinst du ja, ja, aber da muss er ja auch einen großen Gegner haben bei WrestleMania 29, 30, wo auch immer. Das ist das Problem. Wen soll er denn da haben? Soll er Cena weghauen und dann gehen? Nee. Das Problem ist auch für einen Undertaker, glaube ich, dass du einen guten Gegner finden musst und da wird's langsam aber sicher eng. Naja, kommen wir später bei Raw. Kommen wir später dazu, ja. Ich glaube, da finden wir schon einen. Könnte möglich sein. Aber wir wollten ja nachher noch über den Hornswoggle-Film reden, ne? Der kommt auch noch zur Sprache. Denk mal, das wird der Gegner sein. Das wird der Gegner sein, zusammen mit dem Great Khali. Aber das Storytelling in dem Match war so stark, wie ich es seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Ja, absolut. Also alle, das müsste eigentlich jeder, der Wrestler werden will, muss dieses Match sich vorher anschauen eigentlich. Ja. Und lernen. Einfach nur zuschauen und lernen, wie man ein Match richtig worked. Und wenn man nur halb so gut, wenn man nur viertel so gut ist, wie die beiden, dann hat man in der heutigen Zeit immer noch ein unfassbares Match auf die Beine gestellt. Ja. Also großartig. Anders kann man es nicht sagen. Absolut 5-Star für mich. Das Ende übrigens, muss ich ganz kurz drauf eingehen. Ich habe im ersten Moment, der erste Moment war für mich, echt, das war's jetzt. Aber im nächsten Moment... Das habe ich mir auch gedacht. Aber ich habe mir im nächsten Moment gedacht, es war genau richtig. Weil wenn sie jetzt nochmal aus Triple H hätten auskicken lassen und dann nochmal und noch, das war perfekt eigentlich. Es wäre sonst ein Overkill geworden. Und das war... Man hat gesehen, so Triple H war völlig am Ende. Ja, er konnte sich gar nicht mehr auf den Beinen halten. Er hat dann irgendwie nochmal zum Sledgehammer gegriffen und der Taker hat halt einfach nur ist auf den Griff oder so getreten und hat einfach nur im Kopf geschüttelt und so. Digga, nee, Junge, lass es. Triple H hat sie nochmal aufgerafft, hat nochmal hier das gute alte Cross-Shock gezeigt, hier, die Ex-Style. Genau. Und dann hat er sich eingefangen und dann war vorbei und super. Super gemacht, kann man nicht anders sagen. Also Hut ab vor den und dann Jungs da. Eine der legendärsten Szenen der WWE-Geschichte, als Michaels, generell auch Michaels Rolle in dem Match, fantastisch. Habe ich im ersten Moment auch mir so überlegt, hat's den jetzt eigentlich gebraucht? Tobi hat sofort gesagt, doch, er fand... Es hat ja auch gewechselt in dem Match, ne? Genau, das muss man ja auch dazu sagen. Du hast am Anfang gesehen, wie der Taker Michaels weggeschubst hat, so, lass mich hier in Ruhe, ich muss weiter Gas geben und... Es hat einfach alles gepasst. Switch in Music und dann hat Triple H gegen Shawn Michaels, das war super. Es war ein perfektes Match, muss man so sagen. Was ich noch sagen will, eine der größten Szenen aller Zeiten hatte ich Gänsehaut, als Shawn Michaels und Taker Triple H aufgeholfen haben. Fand ich auch. Also das komplette Ende des Matches dann, als sie Triple H nach draußen geholfen haben, sage ich jetzt mal, und dann so da standen, habe ich mir schon gedacht, ja, das waren die Leute, die dich für Wrestling begeistert haben. Wenn ich jetzt im selben Alter wäre wie damals eben vor 20 Jahren, ich glaube nicht, dass ich noch so ins Wrestling-Business hineinfinden würde. Weil es waren halt einfach Leute, die waren damals auch unbekannt, als ich angefangen habe zu schauen. Das waren so John Morrison-Typen, vielleicht jetzt abgesehen von Undertaker und Shawn Michaels, aber Triple H war so auf einem John Morrison-Niveau und Shawn Michaels würde ich jetzt mal so auf einem Randy Orton-Niveau ansiedeln damals, also noch nicht so ein riesen John Cena und ein Undertaker vielleicht so auf einem Big Show-Niveau. Sie waren halt alle auf dem Weg nach oben und auch schon knapp davor, aber man hat sofort gemerkt, dass die Leute einfach besonders sind. Und das fehlt heutzutage. Das hast du heute sehr selten, ne? Aber lass uns doch mal darauf eingehen. Wer würde dir denn einfallen, wer jetzt noch eine ganz, ganz, ganz, ganz große Legende werden könnte im aktuellen Roster? John Cena nehmen wir jetzt, denke ich mal, raus. Ja. Ja. Also für mich ganz klar CM Punk hat die Möglichkeit dazu. Und Wade Barrett für mich auch jemand, der die Möglichkeit hat, da ganz nach oben zu kommen. Ist natürlich immer abhängig, wie setzen sie ihn ein? Ja, natürlich. Um mal jemand anderes mit reinzuholen ins Boot, ist Austin Aries von TNA. Das ist jemand, den ich echt auf dem Schirm habe. Also der ist ja jetzt auch auf WWE-Radar aufgetaucht, ne? Ganz genau nicht. Sein Vertrag läuft aus. Es wurde noch nicht verlängert mit TNA und den müssen sie sich holen. Definitiv. Der Punkt ist nur, wenn sie ihn holen, müssen sie ihn auch sofort richtig einsetzen. Nicht erst in die Midcard, sondern wirklich direkt CM Punk vor die Nase knallen. Nein! Doch. Das werden sie nicht machen. Das werden sie nicht machen, aber das ist doch, guck mal, wenn du den jetzt wieder in der Midcard rumhüpfen lässt. Nee, sie haben doch schon gesagt, wo sie ihn einsetzen wollen. In ihrer Cruiserweight Division. Das kannst du vergessen. Das ist verschenkt. Naja, aber du... Ja, natürlich kannst du das vergessen. Das aber sind halt Leute, der kann reden und wrestlen. Was willst du den Typen in so eine B-Show reinsetzen? Da kann er bei TNA bleiben. Und also, das ist für mich ein Typ, nimm ihn... Schick ihn hin, lass ihn gegen CM Punk fäden. Ja, das ist, viele werden sich die Augen reiben, aber das sind Leute, die werden definitiv gute Matches auf die Beine stellen, darauf kommt's an. Und sie können beide reden, werden also auch eine gute Storyline erzählen können. Und du bist gar nicht so drauf angewiesen, was irgendwelche Schreiber machen, denn die beiden können delivern und darum geht's im Endeffekt dann. Also deswegen, manchmal muss man vielleicht da auch den Mut haben von Seiten der WWE, da einfach Weg zu gehen. Ja. Aber wie sieht das eigentlich aus? Die WWE kauft grundsätzlich keine aus dem Vertrag raus, ne? Der Vertrag läuft ja aus Nee, ich meine jetzt generell so, ich würde auch gerne einen Root Robert Hood. Robert Hood, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es nicht ausschließen, dass sie jemanden aus dem Vertrag rauskaufen. Weiß nicht, ob's also im Moment würde ich es generell nicht machen. Ich würde den halt nicht einen Dollar in den Rachen schmeißen, weil die ja sich im Moment selbst kaputt machen. Ist ja ähnlich wie mit der NPD, um hier wieder mal... Die machen sich auch selbst kaputt. Nee, aber ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich weiß nicht, Robert Root, habe ich mal gehört, kann ich nicht bestätigen, habe ich mal gehört, kannst du eigentlich nicht so vielfältig einsetzen. Ja, er hat den Körper und er hat einen Skill, absolut. Und er ist am Micwork, oder wie die Talk of Honor-Leute sagen, Micwork, sagen, hat er auch was drauf. Also der hat auch schon das Potenzial. Und ich würde halt auch einen Samoa Joe holen. Samoa Joe, da rennst bei mir offene Türen ein. Und ich werf noch jemanden in den Raum, der ein ganz großer werden kann. Wenn er sich stabil hält, ist Jeff Hardy. Wenn du Jeff Hardy zurückholst und er stabil bleibt, ist das für mich jemand, der definitiv, also wirklich jemand sein kann, auf einem Niveau wie ein Shawn Michaels. Aber er muss halt stabil bleiben. Ja, es hat Jim Ross damals gesagt, als Hardy, ich weiß nicht, Mitte der 20er war, da hat er gesagt, wir sehen hier den jungen Shawn Michaels. Für mich ist es auch so. Also das Problem ist bei Jeff Hardy, dass er halt seinen Körper schon sehr geschunden hat. Nicht nur durch Drogen und so, sondern auch eben durch Wrestling-Moves, die du eigentlich nicht machen solltest. Der letzte Run von ihm, der war brillant, Weltklasse. Gegen CM Punk. Gegen CM Punk. Ja. Als er den ersten, oder als er vor vielen Jahren dann zum ersten Mal WWE-Champion geworden ist, in diesem Triple Threat Match bei Armageddon gegen Triple H und noch irgendwem. Gänsehaut. Hat ich seitdem, glaube ich, nicht mehr. Ist ein großer, aber ich vermute, wenn die WWE ihn tatsächlich zurückholen würde, dass sie ihn erstmal bestrafen. Weil sie sind ja immer noch, man darf nicht vergessen, stinksauer gewesen auf Jeff. Naja, sie haben ihn aber einen Legendenvertrag angeboten. Jeff Hardy? Ja. Habe ich nicht mitbekommen, ehrlich? Doch. Er wollte ja gehen, um sich aus, um mal durchzuatmen, ne? Den ganzen Stress mit Matt und so. Und sie haben gesagt, du kannst wiederkommen, kriegst auch einen Legendenvertrag. Legendenvertrag bedeutet ja, dass du wesentlich weniger on the road bist. Ja, genau, aber das wurde ja gemacht, bevor er zu TNA gegangen ist. Das wurde vor TNA ganz gemacht. Ganz genau. Und dann waren sie ja angepisst, dass Jeff abgesagt hat und dann zu TNA gegangen ist. Und daraufhin haben sie ja erstmal Matt bestraft und den runtergezogen. Genau. Und ich vermute einfach, wenn sie ihn jetzt irgendwie wiederholen könnten, würden sie ihn erstmal ein bisschen einer aufs Dach geben. Also das würde ich mich wirklich, da würde ich mich wirklich nicht wundern drüber. Das weiß ich nicht. Es ist immer noch ein Unternehmen, was Gewinn machen will. Ja, aber du siehst es ja, wie sie, wenn sie so denken würden, dann würde bei Raw Howard Finkel Announcements machen und JR statt Michael Cole am Kommentatorenpult sitzen. Also du siehst ja, darauf scheißen die dann. Und ja. im Zweifel. Und das ist das, was man nicht verstehen kann. Aber im aktuellen Roster, mir, wenn ich jetzt noch eine Stunde nachdenke, fallen mir noch mehr ein. Aber im ersten Moment tut man sich definitiv schwer. Ich glaube, da können wir auch noch einen Sigler nennen, oder? Wird schwierig langsam, weil den nennen wir eigentlich schon seit anderthalb Jahren. Und wusstest du, dass der gar nicht mehr so jung ist? Wer ist der? Der ist jetzt irgendwie 32, 33. Wird dann Zeit. Aber den nennen wir halt echt schon seit anderthalb Jahren. So langsam ist das für mich so eine John Morrison-Nummer. Der auch immer genannt wurde. Der hat alles, pipapo. Beim Sigler kommt noch dazu, der kann reden mittlerweile. Aber klar, Vicky muss weg. Er muss alleine auf eigenen Beinen stehen. Jo. Aber du siehst sein Standing. Ganz einfach, dass er in diesem 12-Man-Tag-Team-Match steht. Dann weißt du ungefähr, wo sein Standing ist. Super Überleitung, würde ich sagen. Ja, würde ich auch mal sagen. Hall of Fame lassen wir mal aus. Match CM Punk gegen Chris Jericho. Nee, also da 12-Man-Tag-Team-Match, was willst du da sagen? 12-Man-Tag-Team-Match. Da bin ich komplett eingepennt, hab ich gar nichts gesehen. Absolut zu Recht. Es wurden beide Teams von den jeweiligen Bella-Mädels angesagt und ja, dann die Bellas. Ein ganz kleiner Schlagabtausch von einzelnen Leuten. Booker T war relativ lange im Ring. Dann kam das, was kommen musste. Es gab irgendwie Total Carnage. Leute sind überall rumgeflogen. Irgendwie, es gab einige Plancher von Kingston und R-Truth und so. Ja, das Finish fand ich ganz gut. Zack Ryder hat ja nochmal Cleaning House gemacht, hat ein paar weggehauen mit dem Rough Rider und hat dann irgendwie war dann mit The Miz irgendwie als letztes im Ring. Alle anderen lagen außerhalb des Rings. Dann kam aber Eve Torres. Hast du das mitbekommen? Das habe ich gesehen, aber ich weiß nur, dass sie in den Sack getreten hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, das war später. Ah, okay. Dann habe ich doch nicht gesehen. Ja, dann er wollte irgendwie den Kick da machen gegen The Miz, aber dann kam irgendwie Eve Torres und wollte auch irgendwie zeigen, wie geil sie ist. Und dann irgendwie hat Ziggler gesagt, Ryder gesagt, hier, geh doch weg, hier ist gefährlich, du, mach mal. Wie es halt so ist. Ja, wie es halt so ist. Und dann gab es halt das Gespräch. Und dann kam The Miz, hat den Skull-Crushing Finale gemacht und bumm, hat Team Johnny gewonnen. Aus die Kammaus. Ja, ja, müssen wir mal abwarten. Teddy Long, hattest du noch eine Information? Hast mir vorhin gesagt, wie lange war der jetzt im Amt? Theodor Lang war 2547 Tage im Amt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das hat kein Bundesliga-Trainer, außer Thomas Schaaf mittlerweile auf dem Kerbholz. Ja, stimmt. Sensationell. Er war natürlich ab und zu mit Unterbrechungen. Er war ja mal ECW General Manager. Er war ja auch mal eine Zeit lang nur Assistant General Manager von SmackDown, als Vicky Guerrero General Manager war. Und ja, er war jetzt die letzten 3 Jahre durchgängig General Manager von SmackDown. Und er hat seinen Platz in der WWE-Historie irgendwie gefunden, wie ich finde. Ja, ja, lass ich so stehen. Punkt. Ich mag ihn nicht so. Es gibt nicht viele, die ihn mögen, glaube ich, aber. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn nicht mag. So muss ich es jetzt sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da mich verkrampfe, wenn ich ihn sehe, aber der ist mir halt Wurst. Also ist mir eigentlich egal, ob der da. Er hat SmackDown nicht geschadet. Das, was viele gesagt haben, dass er der Grund ist, warum SmackDown manchmal langweilig ist oder so, das liegt nicht an Teddy Long. Dafür hat er eigentlich. Im Endeffekt hat er immer nur die Comedy-Segmente gehabt und selten mal wirklich was Wichtiges. Gab natürlich auch wichtige Storylines, aber in denen er involviert war, aber eher selten. Und das, was er gemacht hat, fand ich ganz okay und zwar nichts Außergewöhnliches, mein Gott. Also das ist jetzt, finde ich jetzt nicht schlimm. Viel wichtiger ist natürlich, wie sich das jetzt gestalten wird mit Laurinaitis. Wird er jetzt tatsächlich beide Brands führen oder macht er irgendwas mit Otonga, dass der da noch was mit an den Start bringt? Oder gibt es ja auch ein Rematch bei Extreme Rules, die beiden gegeneinander. Oh Gott, bewahre mich davor. nee, aber ich denke mal, da müssen wir einfach mal heute Nacht abwarten. Da werden wir, denke ich mal, schon die ein oder andere Antwort darauf bekommen. Ja. Dann kam das nächste Match, CM Punk gegen Chris Jericho. Übrigens, muss ich dazu sagen, auch bei diesem Match bin ich weggeschlummert. ich habe aber den Entrance von CM Punk mitbekommen und den fand ich großartig. Der war super, ne? Ja. Schön Feuerwerk. Das war sensationell gemacht und die Stimmung muss sehr, sehr, sehr, sehr gut gewesen sein, als CM Punk da in ins Stadion einmarschiert ist. Das Ende habe ich dann wieder gesehen. Du kannst ja mir ja, einfach mal zwischen Entrance, genau, das würde ich gerade sagen, dass du mal erzählst, was zwischen Entrance und Ende passiert ist. Es gab ja vor dem Match noch das kleine Gespräch zwischen John Laurinaitis und CM Punk, was, glaube ich, sehr wichtig ist in dem Match. Stimmt, da bin ich auch weggepennt. Denn da hat John Laurinaitis gesagt, wenn du irgendwie durch Disqualifikation gewinnst, weil du deinen Temper nicht im Zaume halten kannst, dann wechselt auch dann der Titel. Und da hat sich natürlich der Punk sehr aufgeregt. Ja, das hat dann Chris Jericho am Anfang des Matches zu seiner großen Waffe gemacht und er hat halt immer gesagt, hier deine Mutter, deine Schwester nimmt Drogen, dein Vater ist ein Säufer. Ist eigentlich Tobi CM Punks Vater? Da könnte man fast, Tobi könnte man da fast als möglichen Vaterkandidaten mit einrechnen, das stimmt. Einbeziehen, ne? Müsste man vielleicht mal in der nächsten Sendung mal. Aber vielleicht kündigt ja Tobi in der nächsten Sendung an, dass er Straight Edge jetzt ist, irgendwie. Straight Edge und Veganer. Das wäre beim Tobi. Das wäre erstmal. Das wäre mein Lieblingsende als Fleischer. Tobi ist im Endeffekt genau das Gegenteil von CM Punk, fällt mir auf. Das ist wirklich das krasse Gegenteil von CM Punk. Also unterschiedlicher könnten Menschen nicht sein. Also, er lebt komplett nur von Fleisch. Ja. Und säuft rum den ganzen Tag. Unfassbar. Aber trotzdem sensationell. Man merkt es ihm nie an. Also das muss man mal ganz ehrlich sagen. Tobi kann saufen, was er. Das ist unfassbar, was der in sich reinschütten kann. Also es ist Hut ab. Hut ab, ja. Ja, so haben halt die Leute ihre Talente. Vorzüge. Selbstverständlich, jeder hat seine Gabe. Und schlimm wäre es zum Beispiel, wenn er mal irgendwann von uns geht und steht da vom großen Herrn und er sagt, Tobi, ich habe dir die Gabe gegeben, dass du saufen kannst wie ein Schlot. Wieso hast du das nicht genutzt? So kann er sagen, alles weggeknallt. Ja, und das so. Kann man ihm nicht mehr vorwerfen. Bei mir wird übrigens, wenn ich dann mal von Schöpfer trete, der wird dann sagen, Ricky, ich habe dich mit einem riesen Gemächt ausgestattet. Hast du, naja. Kommen wir zurück zu CM Punk gegen Chris Jericho. Ja. Jericho hat halt am Anfang CM Punk provoziert, weil er halt darauf gehofft hat, dass Punk ihn so lange vermöbelt, bis er disqualifiziert wird. Er hat dann auch irgendwie einen Stuhl geholt, der gute Herr Punk, aber hat dann gedacht, oh nee, werde ich ja disqualifiziert und verliere den Titel. Das Match war am Anfang irgendwie gar nicht gut. Ich habe Das habe ich nämlich auch gehört, dass viele gesagt haben, die ersten 5 bis 10 Minuten waren relativ schwierig. Ja, da habe ich mir schon gedacht, hoffentlich kommt bald das Thundercats Musical. Kam ja dann Gott sei Dank nicht, war nur ein April-Scherz. Nee, kam doch mit Brodus Clay. Ach ja, stimmt. Hast du auch deine Mutter angerufen? Ja, klar. Nachts um 5. Klar. Der Brodius hat gesagt, ach scheiße. Seitdem hat sie keinen Sohn mehr, hat sie gesagt. Nee, das Match war wirklich bis dahin eine große, große Enttäuschung. Und dann hat es irgendwie langsam Fahrt aufgenommen. Sie haben viele Submission-Moves gemacht. Dann wurde das Match richtig, richtig geil. Sie haben gezeigt, dass sie wirklich mit die Besten sind, die es gibt im aktuellen Wrestling. Und ja, das Finish war wirklich extrem stark. Jericho hat aus dem Anaconda weiß ausgetappt und ja, Punk hat den Titel verteidigt. Ich bin ein wenig enttäuscht von dem Match. Hintenrum muss gut gewesen sein. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich kann leider dazu jetzt noch nicht so viel sagen. Ich finde es aber gut, dass CM Punk gewonnen hat. Gehe aber jetzt schwer davon aus, dass er in Chicago dann den Titel verlieren muss. Ja, weil auch Jericho den Titel den Vertrag verlängert hat, ne? Das sehe ich nämlich ganz genauso. Und ich würde mich nicht wundern, wenn doch irgendwie noch ein Familienmitglied eine Rolle spielt und sich irgendwie auf die Seite von Chris Jericho stellt. Irgendwie sowas. Könnte ich mir aber mal abwarten, was wir da. Vielleicht sehen wir ja Ricky nächste Woche bei Raw. Möglich. Möglich. Möglich. Also ich will hier nicht Gerüchte streuen. Dann kam hier dieses. Das glaube ich gleich, du. Dann kamen hier die Mädels, aber das können wir eigentlich überspringen. Und dann, oder willst du dazu was sagen? Mädels, Brodius? Ja, genau. Oder seine Mutter? Seine Mutti, genau. Aber die. Warum hat er eigentlich eine schwarze Mutter? Ich glaube, dass der stimmt allerdings. Ich glaube, dass die richtig scharf war, die Alte. Die hat ja so, also ich habe mir die mal so am Kopf oben angeguckt und da sah die echt gut aus. Die hatte Arsch-Extensions, ne? Also, genau, schön. Arsch-Extensions, schön. Der Elias hat mir gerade geschrieben. Kann passieren. Hi, na, wie fandest du WrestleMania? Dass er einfach zuhört, wäre vielleicht eine Möglichkeit, dann hättest du wissen können. Also, ja, aber das kann ja gut. Ich schreibe ihm mal kurz, wissen. Warte. Ja, ich kann ja dann schon mal sagen, dass. Hab dann, ich nicht gesehen, schreibe ich. Ja, das ist schön. Dass dann The Rock gegen John Cena kam. Wie fandst du das mit Flowrider und Machine Gun Kelly am Anfang? Das mit Machine Gun Kelly fand ich super. Dass der nochmal so richtig schön Laune gemacht hat. Da. Ich fand dir gut, diesen Crack. Süchtigen da, diesen. Sehr dünn. Sehr dünn, ne? Sehr siffig sah der aus. Aber ich finde, die Musik passt halt nicht zu diesem Match irgendwie. Nee. Das fand ich ja nicht so gut. Flowrider fand ich übrigens gut, habe ich gelesen auf einer amerikanischen Seite. Weiß gar nicht mehr von wo, aber ich fand, pass auf, folgendes. Einer hat geschrieben, er soll sich unbedingt sofort wieder ein T-Shirt anziehen, denn wenn Vince McMahon diesen Oberkörper sieht, darf der heute Nacht Daniel Bryan bei Raw besiegen. Also, ja, das fand ich nicht schlecht. Also, ja. Ja, Flowrider, ordentlich was auf dem Kerbholz, der Mann. Aber musiktechnisch, nee, Pussy-Musik also halt. Also, naja, auf jeden Fall dann hier Cena und The Rock. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir mehr erwartet. Ich fand, The Rock kam nicht ganz so fresh rüber wie bei der Survivor Series. Der hat zeitweise auf mich irgendwie müde gewirkt. So richtig? Ich meine, gut, wir hatten große Erwartungen an das Match. Ja, natürlich. Liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen an Cena, ne? Also der sich auch sehr angestrengt hat. Also ich fand das gut. Cena fand ich besser als The Rock in diesem Match. Bitte? Also, Ich fand eher, dass The Rock dieses Match gebremst hat. Ich kann es dir nicht sagen, einfach so vom Gefühl her ist das. Also ich kann es an nichts festmachen. Aber so das Gefühl war für mich, dass John Cena dem Match mehr gegeben hat als The Rock. Ich kann es nicht begründen oder so. Ich kann es einfach nur so vom Gefühl her sagen. Ich werde mir auch dieses Match nochmal angucken und einfach nochmal auf mich wirken lassen, so im wachen Zustand vor allem. Aber mit offenen Augen, meinst du? Ja, also nee, bei dem Match war ich dann wieder da, aber es ist. Also gib dir das Match nochmal mit offenen Augen. Es war, der Anfang, den fand ich stark. Ja, da gebe ich dir recht. Aber so nach 20 Minuten habe ich schon das Gefühl gehabt, dass The Rock jetzt so ein bisschen an sein Limit gekommen ist. Ja, ich hatte halt die ganze Zeit immer so im Hinterkopf, so er darf sich halt auf gar keinen Fall verletzen. Das ist schon richtig. Da wird er vielleicht auch unterbewusst immer so gedacht haben. Und ja, es gab am Anfang so ein kleines Kräftemessen und das hat echt als erstes Cena gewonnen. Und da hat die Arena natürlich gekocht bis zum geht nicht mehr. Auch da habe ich eine Information. Und zwar hatte ich ja zwei Leute in Miami am Start, den Dennis und den Brian. Und der Brian hat mir geschrieben, dass am Anfang muss die Stimmung unfassbar gewesen sein bei diesem Match. Er hat gesagt, sowas hat er noch nicht erlebt davor. Wie, was heißt am Anfang von Cena Rock? Ja, im Match selber ging es dann so zeitweise wirklich richtig runter mit der Stimmung. Und er hat aber dann geschrieben, als dann The Rock gewonnen hat, war wirklich das komplette Stadion glücklich. Er hat gesagt, er ist froh gewesen, dass sie es so gemacht haben, weil es hat genau gepasst. Das Stadion ist ausgeflippt. Er saß neben 10 Iren, die nur für diesen einen Tag nach Miami geflogen sind. Und die haben getanzt auf ihren Stühlen. Und also es muss unfassbar gewesen sein. Und ja, aber interessant fand ich, dass das in der Halle im Stadion offensichtlich auch so ankam, dass es zwischenzeitlich so ein bisschen irgendwie der Flow gefehlt hat im Match. Ja, der Flow hat gefehlt, obwohl Flowrider da war. Mörder-Gag, ja, ne? Super. Und ach so, da habe ich auch noch aber den habe ich vergessen. Es gab noch einen guten Spruch mit einem Bundesstaaten Wrestler, der sich dann irgendwie L. Mabama oder irgendwie so genannt hat oder so. Ist egal. Aber an und für sich können wir davon ausgehen, dass wir da noch einen... Ach so, ganz noch was. Ganz zum Schluss, hast du das Gefühl gehabt, das wäre ein Heel-Turn gewesen von Cena? Nee. Nicht, oder? Am Anfang hatte ich gedacht, es gibt einen Heel-Turn, weil er halt übelst böse geguckt hat. Und als er diese Shoulder-Tackles gemacht hat in den Ringpfosten, da hat der Junge sowas von böse geguckt. Da habe ich gedacht, Alter, geil, Cena, ja, mach einen Heel-Turn. Das kaufe ich dir ab. Aber ich habe zum Schluss... Ich habe zum Schluss so ein bisschen, habe ich dann schon so gedacht, naja, er macht jetzt nicht sein You Can See Me Strahlemann-Ding, aber... Meinst du, als er dann den People's Elbow machen wollte? Ja, aber ich glaub's auch nicht. Aber nee, es war kein Heel-Turn, glaube ich nicht. Nee. Aber als er dann da auf der Ramp saß, nach dem Match, nachdem der People's Elbow kam, nee, der Rock Bottom war's. Und da hat er da auch normal geguckt, nicht irgendwie böse oder aber so. Aber es war nicht der klassische Cena, wenn er... Das war der klassische Jonathan. Fandst du? Fand ich schon, ja. Ja, okay. Wir werden es heute Nacht erfahren. Aber insgesamt würde ich sagen, WrestleMania... gut, das muss man vielleicht auch noch kurz sagen, aber ne, kommen wir nachher drauf mit, dass es kein Comeback von irgendjemandem gab, können wir nachher noch drüber reden. Aber insgesamt fand ich WrestleMania, im ersten Moment war ich enttäuscht, das gebe ich offen und ehrlich zu, im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, und dafür hast du jetzt hier eine Nacht durchgemacht. Aber umso mehr Zeit ins Land geht, und auch wenn ich jetzt mit dir darüber rede, fand ich, dass das eine der besten WrestleManias insgesamt war, so der letzten 3, 4, 5 Jahre. Sehe ich auch so, ja. Ich muss mir das nochmal angucken, aber insgesamt hat alles... Also man kann festhalten, dass ich von Cena Rock enttäuscht war. Ich sage es nicht klar, dass ich enttäuscht war, weil ich es mir nicht eingestehen will. Ich glaube, man muss das Match tatsächlich sich einfach nochmal losgelöst von der Veranstaltung ansehen. Also, weißt du, wie ich meine? Einfach nochmal so sich die 30 Minuten nehmen, das Match nochmal angucken und versuchen, das so ein bisschen auszublenden, was davor passiert ist, weil das ist halt immer das, ich meine, das große Problem in diesem Match war natürlich auch, dass alle immer darauf gewartet haben, dass jetzt irgendwas passiert. Ja, eben. Der Dennis hat ja auch gestern, als wir ihn live angerufen haben in Miami, als er im Stadion war, gesagt, dass hier die ganze Crowd We Want Lesnar chantet. Also dieses, das war ja mehr als ein Gerücht, sondern gehört. Alle gingen davon aus, dass es Brock Lesnar zu sehen gibt hier bei WrestleMania. Und es ist totaler Schwachsinn. Im Endeffekt haben wir ein mega Main-Event gesehen. Wenn man sich überlegt, vor einem Jahr wäre das komplette Stadion ausgeflippt bei diesem Main-Event. Aber man hat sich selber als Fan wieder so ein bisschen kaputt gemacht, indem man Erwartungen in ein mögliches Brock Lesnar-Comeback gesteckt hat. Und da fand ich es wieder auch gut, was Herr Dennis gesagt hat. Es wäre totaler Schwachsinn, wenn die WWE Brock Lesnar debütieren lässt ohne Ankündigung. Was könnten die für Buys generieren. Oder auch Einschaltquote generieren, wenn sie den ankündigen. Ja, klar. Und da kommen wir wieder dazu, dass du vorhin gesagt hast, die WWE ist halt eben auch in Finanzunternehmen, das quotetechnisch guckt, wo sie bleiben wollen. Und ja, im Endeffekt können wir zufrieden sein. Ja, ich denke auch. Ich habe ja insgesamt damit gerechnet, dass der Taker kommt. Was? Ja. Ach so, nach dem Match zwischen Cena und The Rock. Rocky hat ja gesagt, er hat jetzt alle besiegt. Ja gut, ist der Taker da, ne? Ja, müssen wir mal abwarten, ob das noch passiert. Ja. Aber da kommen wir, denke ich, mal gleich drauf. Sind wir mit WrestleMania soweit durch? Haben wir's. Du warst auch insgesamt zufrieden? Ich war zufrieden. Nicht begeistert, aber zufrieden. Aber einer der besten Pay-Per-Views der letzten Jahre. Der letzten Monate. Besser als Money in the Bank oder? Ob's mir gefehlt hat? Nee, besser als Money in the Bank. Als der besser Pay-Per-View als Money in the Bank? Das kann man nicht vergleichen, glaube ich. Ich fand nach dem Abschalten WrestleMania ist schon besonders. Aber ich fand nach dem Abschalten war bei Money in the Bank war ich schon ziemlich geil auf Monday Night Raw, was da jetzt passieren wird. Ja, wegen Cena und Punk vor allen Dingen, ja. Ja, das ist jetzt diesmal nicht der Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig high. Ich freue mich schon. Aber nicht so. Bei mir ist es nicht so wie bei Money in the Bank. eben aus dem Grund, was passiert jetzt? Was ist jetzt der Main Event für WrestleMania 29, wo wir ja dann wohl hinfliegen werden? Mal abwarten, ob es überhaupt announced wird heute. Da habe ich jetzt gut die Brücke geschlagen zur Klassenfahrt. Ganz genau, kommen wir zur Klassenfahrt, Mensch. Es hat sich ja so einiges ergeben an diesem Wochenende. So könnte man vielleicht anfangen, oder? Absolut. Und zwar wird es nächstes Jahr WrestleMania 29 in New Jersey geben, so weit, so klar. Und der Chris, der Tobi und ich haben uns gedacht, wenn das mal kein Grund ist, zu WrestleMania zu gehen, fliegen. Ganz genau. Und dann haben wir uns gedacht, ganz so alleine, nur wir drei, das ist doch auch öde, wir können doch einfach so viel wie möglich Leute mitnehmen. Chris. Ja, das ist jetzt der große Spagat. Wenn ihr uns auf unserer Facebook-Seite, wie heißt die denn? Klassenfahrt 2013? Also am einfachsten ist es, ihr macht's, pass auf, ich habe mir Folgendes gesagt. Am einfachsten ist es, ihr geht auf cultofpersonality.de/Klassenfahrt. Da könnt ihr draufgehen, da ist im Moment nur das offizielle Klassenfahrt-Poster online, auf den ihr auch schon ein paar Informationen findet. Aber auf dieser Seite werdet ihr alle Informationen finden. Es gibt mittlerweile auch schon eine Gruppe bei Facebook, das ist richtig, das hast du richtig angesprochen. Kein Plan, wie die heißt, muss ich mal nachgucken. Ja. Ich glaube, ab 25 Likes oder wie war das, bekommt man ja auch erst einen Namen, ne? Ich kann es dir nicht sagen. Bei Gruppen auch so, wir wissen es ehrlich gesagt gar nicht. Wir wissen es nicht, aber wer da zur Gruppe hinzugefügt werden will, der kann mich oder den Chris oder den Tobi anschreiben bei Facebook, dann fügen wir euch da hinzu. Wie soll das jetzt in den nächsten Wochen ablaufen? Bis zum Sommer hin haben wir uns gedacht, dass wir mal so eine Bestandsaufnahme machen. Mhm. Wer hat eigentlich Lust, zu WrestleMania zu fahren? Wer hat Lust, ja, damit? Sommer hin ist ganz schön eng, oder? Ich meine, es gibt ja eh erst ab Herbst Karten. Ja, ich würde jetzt so sagen, bis August, September können die Leute uns einfach E-Mails schicken. Ja. Mit Fragen oder auch, ja, ich bin dabei oder sowas in der Art. Und zwar übrigens an klassenfahrt2013@gmail.com. Da wäre es einfach mal schön, wenn ihr ein kurzes Update gibt. Würdet ihr mitwollen? Habt noch irgendwelche Fragen? Kurz was zu den Kosten könnte ich vielleicht auch noch sagen. Wir werden eine Möglichkeit finden, dass für jeden Geldbeutel irgendwie was geboten ist. Natürlich wird die Reise nicht umsonst sein. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr zwischen 200 und 500 Euro für den Flug bezahlt, je nachdem, von wo ihr fliegen wollt. Hotelkosten ist der Stand, den ich momentan habe, um die $100 pro Nacht. Allerdings, wenn wir immer zwei Leute auf ein Zimmer schicken, muss nicht jeder $100 bezahlen, sondern dann wird es durch zwei geteilt. Sprich, $50 pro Nacht. Das hört sich schon besser an. Noch besser wird's, wenn wir mal eine Gruppe von 8, 9 oder 10 Leuten werden, weil dann kann man sich eine Wohnung mieten in New York. Da gibt's relativ günstige Preise. Da kommst du dann wirklich mit $10 pro Nacht aus, pro Person. Und dann reden wir, würde ich mal behaupten. Also dann ist es wirklich nicht teuer, was wir da abziehen. Ich koche dann auch für euch. Ja, so, genau. Chris ist ja Koch. Das kommt dann noch dazu. Für alle, die sich jetzt fragen, ja, aber ich kann mir nur WrestleMania leisten, ich möchte nicht alles mitmachen, alles kein Problem, das kriegen wir alles in den Griff, es muss nicht alles mitgemacht werden. Wer Lust hat, macht Access, Hall of Fame, WrestleMania und Raw mit. Wer Lust hat, macht nur Raw mit, das werden die wenigsten wahrscheinlich sein. Und wir fliegen auch nicht alle zusammen hin. Wir treffen uns da mehr oder weniger. Ich werde ein Hotel raussuchen, was für uns gut ist oder wie auch immer. Und das ist dann unser Stützpunkt, nenne ich es mal. Ja. Und dann schwärmen wir von da aus. Und es wird einen riesen Podcast dann praktisch von da geben. Mit allen Leuten, die vor Ort sind, werden wir dann die Countdown-Show vor Ort machen sozusagen. Und ja, alles andere entwickelt sich, denke ich mal, jetzt in den nächsten Wochen. Ja, also in den nächsten Monaten kann man sagen. Monaten, ja, wir haben keine Eile. Erstmal, wie gesagt, es gibt auch keine Eile. Also eine Bestandsaufnahme. Ja. Also wir würden uns freuen, wenn wir da die größte Invasion in der Podcast-Geschichte machen könnten. Umso mehr, umso besser. Umso besser, ja. Und ja, das Main Event wird jetzt eventuell am Montag, quasi heute Nacht, announced. Und da werden wir, glaube ich, dann sehen, wie geil wir drauf sind. Ne? Also wir werden sowieso hinfliegen. Und wenn es dann Taker gegen The Rock geben wird, denke ich mal, dass es da den einen oder anderen gibt, der da auch Bock drauf hat. Denke ich mal auch. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu Kosten und so weiter, könnt ihr die stellen an klassenfahrt2013@gmail.com. Ganz kurz, weil ich schon ein paar Anfragen hatte von Minderjährigen. Da ist es so, das müsst ihr natürlich in erster Linie erstmal mit euren Eltern abklären. Wir sind ja nicht als Betreuungs Personal da oder so. Also ja, wir sind keine Gruppenführer oder irgendwas, sondern wir treffen uns halt da und wir übernehmen da auch keine Aufsichtspflicht für Minderjährige oder sonst irgendwas, das darf man nicht falsch verstehen, sondern wir treffen uns dann halt alle Mann da und damit nicht 10 Leute, die da hingehen, in 10 verschiedenen Hotels sind, wollen wir das so ein bisschen bündeln und in eine Bahn leiten. Das ist die Idee dahinter. Aber nochmal ganz wichtig, wir sind nicht Betreuungspersonal, die euch da an die Hand nehmen und WrestleMania zeigen und so weiter und so fort. Ihr müsst praktisch schon alles selber buchen. Wir sagen euch nur, oder wir geben euch nur einen Tipp, was ihr buchen könntet. Und wir geben euch dann halt irgendwie so einen Rahmen, dass wir zusammen irgendwie gebündelt irgendwo sitzen, schlafen und so und dann auch gebündelt irgendwie zum Access fahren und so. Das ist ja viel geiler, ne? Ja, genau, dass man als Gruppe unterwegs ist. Hin können. Stellt euch das mal vor, Freitagnacht sitzen wir dann in irgendeinem Steakhouse, 20 Hörer, Cult of Personality Hörer, Talkdown Hörer und Talk of Personality Hörer, essen unsere Schnitzel und ja, und reden über Wrestling in New York und am nächsten Tag gehen wir dann zur Hall of Fame. Das wäre grandios und ich habe wirklich große Hoffnung, dass wir die Jungs von Reds mit begeistern können für die ganze Aktion. Die sind ja dieses Jahr auch vor Ort. Dann habe ich Manu schon gefragt von Talk of Honor. Der kann nicht, der hat irgendwie eine Klassenarbeit oder irgendwo so ein Zeug, worauf er lernen muss. So ein Scheiß auch. So ein Scheiß auch, mein Gott, in 10 Jahren bricht er alles zusammen, dann kann er sich die in die Haare schmieren. Nein, er kann leider nicht mit, aber es wird sich eine Gruppe finden und wenn es im Endeffekt nur wir drei sind, wird's auch super. Eben. Nee, also einfach, wie gesagt, immer mal wieder vorbeichecken bei cultofpersonality.de Klassenfahrt. Da werde ich alle Informationen immer mal wieder so posten. Da werde ich jetzt auch mal gucken, dass ich die Gruppe da reinlinke. Und dann könnt ihr direkt auf die Gruppe gehen und auch euch da hinzufügen. Und natürlich Chris anschreiben oder mich oder Tobi. Ihr von uns erfahrt dann alles, was ihr wissen müsst. Genau, ihr erfahrt dann halt hier bei Talk of Personality dann immer den aktuellsten Stand. Genau. Jetzt immer mal wieder so einen kleinen Wasserstand und dann, wenn es dann in die heiße Phase geht, werden wir dann auch nochmal richtig die Werbetrommel rühren und auch nochmal richtig mit Angeboten kommen, die vielleicht für euch attraktiv sein könnten. Schon in der nächsten Folge habe ich das zum Beispiel vor, dass ich ein Hotel, zumindest mal ein paar Hotels in die engere Auswahl genommen habe und ich habe ja das Glück, in 4 Wochen oder so ist es, glaube ich, fliege ich nach New York und dann würde ich sowieso zu dem Stadion mal gehen und dann kann ich auch mal gucken, was so relativ nahe am Stadion für Möglichkeiten zum Übernachten gibt, weil das wäre natürlich toll, wenn wir da nah dran sind. Für alle, die sich jetzt fragen, wie weit ist das eigentlich weg bis nach Manhattan, wenn ihr shoppen gehen wollt, kann ich euch verraten, sind 30 Minuten im Bus. Also das ist alles erreichbar und in New York ist das nicht das Problem. Es fahren überall U-Bahn, S-Bahn, S-Bahn nicht so sehr, aber U-Bahn, ihr kommt. Ja, aber also da solltet ihr wirklich in Gruppen fahren. In was? Wenn ihr mit der S-Bahn und so fahrt, also dann. In Gruppen fahren? In Gruppen, ja, nicht alleine jetzt unbedingt in einer fremden New Yorker. Ja, aber das ist ja einfach. Ich weiß nicht, warst du schon mal in New York? Ich war noch nie in New York. Kannst du nichts falsch machen. New York ist die einfachste Stadt. Du kannst dich im Endeffekt nicht verlaufen. Es ist einfach nicht möglich, sich in New York zu verlaufen. Es ist eine so einfache Stadt und auch mit den U-Bahnen, das ist super. Ich war jetzt schon ein paar Mal, also das ist wirklich. Wie gesagt, und wenn ihr wirklich nur WrestleMania mitmachen wollt, kein Problem. Ja. Also, ne, wir organisieren das so weit, dass wir euch da Angebote irgendwie. Jetzt nächste Woche, hast du erzählt, kannst du schon da was Neues sagen? Ich werde ein paar Hotels zur Auswahl. Und ihr müsst halt nicht alles mitmachen. Nee, absolut nicht. Und was wichtig ist vielleicht noch, was man noch sagen muss, für alle, die sich überlegen, von Samstag bis Montag zu fliegen. Es ist so, dass in der Regel die Tage Freitag, Samstag, Sonntag und Montag für Flüge nach New York immer die teuersten sind. Und deswegen ist es sinnvoll zu überlegen, von Donnerstag bis Dienstag zu gehen. Ich habe mal ein bisschen vorgelunscht und da ist es wirklich so, dass du bis zu 400 Euro sparen kannst. Das sollte man dann wirklich machen. Ja, und wenn ihr mir natürlich jetzt sagt, von wo ihr fliegt, kann ich, oder von wo ihr fliegen wollt, was für euch möglich ist, kann ich für euch auch da mal mit so gucken, was so möglich ist. Ich habe auch Kontakte zu einem Kollegen von der Lufthansa. Kann ich hier mal vormelden. Überall deine Finger drin, das ist ja Weltklasse. Ist mein Cousin in dem Fall. Und hast du ihm auch schon auf die Fresse gehauen? Nein, den nicht. Doch, früher haben wir Wrestling nachgespielt. Aber der kann vielleicht mir da auch noch ein bisschen helfen. Da kann ich aber jetzt noch nichts garantieren. Das muss ich mit ihm noch ansprechen. Wenn wir irgendwie aus der Nähe kommen, wie jetzt zum Beispiel beim Ricky aus Berlin. Aus Berlin. Ja, ich fliege immer ab Frankfurt. Also das kann ich schon mal sagen. Ich fliege immer bei ab mir Frankfurt. Irgendwie aus Hannover. Zum Beispiel hier der Elias, der kommt ja hier aus dem Raum Hannover. Es hat sogar schon jemand geschrieben aus Hannover. Ja? Ja, pass auf, ich kann es dir gleich mal sagen, wer da sich gemeldet hat. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, derjenige, der mich da angeschrieben hat. Ich denke nicht, nein. Also das. Ich denke auch nicht. Die Hannoveraner sind da sehr. Ihr seid da umgängliche Typen. Absolut. So, pass auf, Klassenfahrt. Hier habe ich extra schon einen Mailordner. Ich sag's noch mal. Also ich wohne ja direkt am Flughafen. Timo. Langenhagen bei Hannover. Bei mir ist der Flughafen, wenn es denn sein muss, können auch ein, zwei Leute eine Nacht vorher hier bei mir pennen oder was weiß ich. Also wenn es jetzt nicht unbedingt 10 Leute werden, dann müsste ich jetzt nochmal meine Freundin den Westflügel aufräumen lassen. Und der Timo. So eine Sache. Der Timo hat geschrieben, der war's. Der Timo hat sich gemeldet, der würde von Hannover aus losmarschieren wollen. Ihr müsst natürlich wissen, klar, müssen wir mal gucken, wenn wir umsteigen und so. Aber wie gesagt, das sind alles Themen, die werden wir jetzt in den nächsten Monaten genau zusammenfassen. Jetzt erstmal Wasserstandsmeldung für heute. Kann man sagen, Poster ist erstellt worden. So, das ist bis jetzt alles, was erstmal steht. Ja. Und also Timo, melde dich bei uns, melde dich bei mir. Kriegen wir alles in den Griff. Meldet euch auch bei uns bei Twitter. Ja, genau, Twitter kann man auch mal hier anhauen. Du kannst ja vielleicht mal in den Feed hier von dem Ding auch mal unsere Twitter-Accounts hauen. Mache ich eigentlich immer. Hau ich immer rein. Chris Enigma und CEO Personality, da reicht ihr uns bei Twitter. Enigma, genau. Das E ist, glaub, was? Nee, das I ist eine 1, sowas. Das I ist eine 1 bei mir und einfach eine persönliche Nachricht schreiben und da kann man ja in Kontakt kommen und dann. Wir sind doch alle locker drauf, Mensch. Nix, so sind wir. Alles kann, nix muss. Wir sind coole Typen, wir können uns anschauen. Ja. Wir haben übrigens jetzt eine Stunde schon voll und haben aber noch ein bisschen was. Das war klar. Kriegt man noch schnell unter, denke ich mal. Newsmäßig haben wir uns gedacht. Das ist ja nicht viel. Ist nicht viel. Du hast vorhin schon mal angesprochen, der gute Hornsbockel wird jetzt Schauspieler. Mhm. Und was ist das genau? Und er spielt irgendwie Leprechaun Origin, heißt das Projekt der WWE. Also es wird irgendwas, von der Story weiß ich jetzt gar nichts. Er wird halt, denke ich mal, wie der Name vermuten lässt, irgendwie einen Zwerg spielen, ne? Es ist, ja, es bietet sich ja auch an. Also, ja, bietet sich auch an, ja. Wäre jetzt schlecht, wenn er den Riesen spielt. Also, ja, genau, obwohl, es soll dann noch einen Riesen geben. Ich weiß nicht, ob der jetzt von The Great Khali gespielt wird. Also er soll jetzt die Hauptrolle. Das wäre eine coole Idee übrigens, wenn man das umdreht. Dass der Great, man kann ja heutzutage alles machen in diesem Ding. Alles, ja. Und dann spielt der Great Khali einen Zwerg und Hornswoggle den Riese. Stell dir das mal vor. Vielleicht ist es auch schon geplant, ja. Man weiß es nicht. Die WWE-Produktionen sind ja generell immer nicht so qualitativ hochwertig. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Ja, da, jo, ja. Und ich finde es schön. Ich habe eine Sympathie für Hornswoggle. Magst du den? Was heißt, ich mag den? Ich bin jetzt kein neunjähriges Kind, der ausmacht, wenn die kleine Trollmusik da beginnt zu spielen bei SmackDown. Aber er ist ja jetzt auch schon lange dabei und es fing ja damit mit Finlay an, der jetzt auch irgendwie nicht wieder anheuern soll bei der WWE. Stimmt. Als Road Agent. Aber nö, grundsätzlich habe ich nichts gegen Hornswoggle. Er wurde ja auch irgendwie bei dem WrestleMania 12-Man-Match irgendwie wieder lustig eingesetzt und warum nicht? Was ich dazu sagen muss, und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen kann, aber ich sag's einfach mal, also ich weiß auch nicht, aber ich finde ihn irgendwie eklig. Ich kann es ja nicht sagen, warum. Eklig. Ich finde ihn irgendwie eklig. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, es ist, wieso? Ich bin auch eine feine Dame. Muss ich dazu sagen, ich bin eine feine Dame und irgendwie finde ich den eklig. Ich weiß es, vielleicht ist es der Bart. Kann ich nicht sagen. Ja. Ich finde ihn irgendwie eklig. Ja, was heißt eklig? Meinst du, ich finde den süß oder was? Weiß ich ja nicht. Aber das soll nicht heißen, dass ich was gegen Zwergwüchsige habe oder sowas. Sondern irgendwas hat der, was mich anekelt. Wen ich zum Beispiel richtig cool finde von den Kleinwüchsigen, ist hier der von Jackass. Den mag ich. Also ich habe nichts gegen diese Leute. Wee Man, den findest du lustig? Den finde ich lustig. Den mag ich. Ich finde grundsätzlich Leute gut, die Eier essen, auskotzen und dann nochmal essen. Die Leute sind mir immer sympathisch. Ja. Nee, Eier, sowas, ja. Eier essen, auskotzen und dann in der Pfanne damit Rührei machen. Ja, Omelette hieß das Video. Naja. Das war schön. Was ist noch passiert? Der Undertaker wird Papa und ich vermute Michelle McCool Mama. Denke ich auch. Das bietet sich ja an in dem Fall. Mhm. Undertaker hat neue Haare, beziehungsweise das alte Haare, nur kurz. Wie findest du die Frisur? Befremdlich. Das sieht komisch aus und der sieht auch alt aus. Der sieht enorm alt aus, oder? Ja. Sie haben jetzt immer die News-Updates, dass er sehr fit sein soll, sich gut fühlen soll, aber er sah sehr alt aus. Ich glaube, die Haare haben da jetzt noch ihr Übriges dazu beigetragen. Aber was mir noch aufgefallen ist, als er irgendwie am Ende des Matches irgendwie in den Ringseilen lag, hat sich die Kopfhaut gewellt. Er sah aus wie so ein Speckbraten. Das stimmt, Dirk. Die Kopfhaut sah ganz komisch aus. Das kenne ich sonst nur von Ezekiel Jackson. Der hat zum Beispiel auch sowas. War der eigentlich? Der war gar nicht dabei, stimmt, leider. Aber Ezekiel Jackson, das ist ja auch noch ein kleiner Funfact am Rande, hat ja mehrere Immigranten in seiner Kopfhaut versteckt. Ja, also der hat ja Falten da in der Kopfhaut drin, da leben ganze Stämme. Der schmuggelt da Mexikaner nach Polen. Der schmuggelt da Mexikaner ganz genau in seinen Falten da auf dem Kopf. Und ich glaube, der Undertaker hat, definitiv vielleicht ein paar Kleinwüchsige mittlerweile da versteckt. Aber die Frisur, du hast recht, die fand ich befremdlich, aber fit fand ich ihn im Ring. Also der hat diese 30 Minuten da doch. Also der Rücken, gut. Der sah ja gut am Ende sehr spektakulär aus. Ja, aber er war fit. Also er war schon beeindruckend. Und Papa wird er jetzt, vielleicht hat ihm das Papa neue Kraft gegeben. Also ich meine, Michelle McCool ist ja schon hübsch. Ist eine Schnitte, kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Was ist denn sonst noch passiert? Ich habe noch. Ja, Nash und Cena haben Ziggler über den grünen Klee gelobt. Ja, genau. Vor allen Dingen Kevin Nash habe ich gelesen, dass der sehr begeistert war. Er ist mit Dolph Ziggler bei der UK-Tour, nicht bei der UK-Tour, bei der Euro-Tour, waren sie auch in England, aber bei der Euro-Tour zusammen gereist, waren zusammen, haben sich ein Zimmer geteilt. Und er hat wirklich gesagt, dass Dolph Ziggler der absolut Größte im WWE-Roster sei. Und er sagt halt auch, er muss sich unbedingt vom Vicky trennen und dann seinen eigenen Weg gehen. Und dann schafft er soll ja auch immer alle zum Lachen bringen, ne? Das hat Cena, glaube ich, gesagt. Oder hat das auch Nash gesagt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja. Der soll immer alle zum Lachen bringen. Er soll sozusagen die Spaßkanone sein auf Tour. Kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, ja. Sehr schlagfertiger Typ. Hast du das Video gesehen von CM Punks Reisebus? Entschuldigung. Du musst dich nicht entschuldigen, weil ich war fertig mit meinem Satz. CM Punks Reisebus, nee, ich habe nur die News dazu gelesen. Es gibt da so ein lustiges Video, da geht er durch seinen wirklich, also ganz im Ernst, also so würde ich gern wohnen, wie der einen Reisebus hat. Cena hat ja auch so einen wahnsinnigen Bus am Start. Ja, Cena und Punk haben wohl die größten Geräte. Und er reist tatsächlich mit Kofi Kingston zusammen. Das habe ich gelesen, ganz genau. Seine Travel Wife. Ja, das finde ich cool. Und ich glaube auch, die beiden, die haben ordentlich Spaß. Genau, der Kofi, der zieht sich da mal einen durch und Punk sagt immer, hör doch auf hier. Ja, genau, so wird's wohl sein. CM Punk und Kofi Kingston kann ich mir wirklich gut vorstellen, so die beiden zusammen. Also ich habe ja Kofi Kingston mal in London kennenlernen dürfen und das ist wirklich ein cooler Typ. Also kann man nicht anders sagen. Sie haben in ihrem wirklich epischen Reisebus einen Schrank nur für Comics. Ja, stimmt, der CM Punk ist ja großer Comic-Fan und twittert das die ganze Zeit auch mal, was genau, er alles liest. Kingston auch. Richtig. Auch, also siehst ja, du. Ja, man sieht sich ja auch immer an seinem Ringgear, da ist ja auch mal Peng, Puff, Peng und Bumm und was weiß ich, steht da ja immer ja, dran. Ja, wobei bei diesem Ringgear muss man definitiv sagen, auch Kofi Kingston, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wer in Zukunft noch was reißen könnte, das wird mit Sicherheit kein ganz großer, aber er muss sich von diesem Hampelmann-Scheiß mal lösen. Also ja, aber Kingston werden wir die nächsten 10 Jahre, glaube ich, noch sehen. Den kann man immer mal wieder bringen. Ja, aber wenn der jetzt einfach mal ein bisschen ernster da auftreten würde, würde der für mich mehr als nur ein Mitkader sein. Weil, erinnere dich mal an die Fehde gegen Orton damals. Genau, ja. Ich erinnere nur an die Promo, wo er auf diesem NASCAR-Wagen stand und irgendwie mit der Farbe da geworfen hat. Das war super. Aber dieses Rumgehüpfe da geht mir sowas von auf den Sack. Und deswegen freue ich mich dann immer nicht, wenn ich ihn sehe. Obwohl ich weiß, er kann gute Matches wirken, aber ich mag so Kasper nicht im Ring. Mag ich einfach nicht. Aber ich werde es nicht ändern, glaube ich. Nur das weiß man noch nicht. Ja, jetzt kommen wir übrigens, denke ich mal, zum eigentlichen Kern dieser Sendung, nachdem eigentlich die offizielle Zeit schon beendet ist. Es soll ja darum gehen, was heute Nacht bei Raw passieren wird. Ich fange mal an mit was unspektakulären. Ich kann euch den Main Event schon verraten. Ich weiß jetzt nicht, ob es den On-Air gibt oder ob es nur das Dark Match ist. Das weiß man ja immer nicht so genau. Aber angekündigt ist für heute Abend und man könnte jetzt denken, dass Teddy Long die GM-Battle gewonnen hat, ein 10-Man-Tag-Team-Match. Und zwar zwischen Randy Orton, John Cena, CM Punk, Sheamus und Big Show auf der einen Seite gegen Mark Henry, Kane, Chris Jericho, Cody Rhodes und Daniel Bryan auf der anderen Seite. Ja. Was sagt man dazu? Wer tritt denn jetzt noch unter der Show an? Also, ja, das ist die Frage. Man muss mal abwarten, ob es tatsächlich dann auch der Main Event wird. Aber das ist angekündigt worden heute bei der Hall of Fame. Klar ist natürlich, wie es immer nach der ersten Raw-Ausgabe nach WrestleMania ist, dass es sehr story-driven wird, ne? Ja, ich denke auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das letzte Match des Abends sein wird, weil ich denke, es wird auf jeden Fall noch was zwischen Rock und Cena passieren und dass die Rock danach, ist definitiv heute da. Siehst du? Und dass die danach, dass Cena danach ein Match, ein 10-Man-Tag-Team-Match wirkt, das klingt bescheuert. Ja. Also. Vielleicht gibt es da irgendwie in dem Match, in dem Ten-Man-Match, einen Heel-Turn von Cena. Ja, das wäre mal was Neues. Nee, wirklich, warum nicht? Ja, weil ich sag dir, warum nicht. Weil wir dieses Thema, vielleicht jetzt nicht ich und du, aber alle seit 2, 3, 4 Jahren schon besprechen. Und nein, es wird nicht passieren. Man hat jetzt die letzten Monate die Möglichkeit gehabt, es wird nicht passieren. Okay, da hast du recht. Ja. Es wird einfach nicht mehr passieren. Die Möglichkeiten sind da gewesen. Und ich glaube auch gar nicht, dass es jetzt großartig was zu Taker Triple H geben wird. Ich glaube, das ist gegessen, der sich umarmt. Da könnte es aber, da kommen wir jetzt auf das nächste, was man bei Raw ansprechen kann, nämlich auf mögliche Comebacks heute Abend. Ja. Wen hast denn du da so im Visier? Also ich schließe sicher aus Batista. Glaube ich auch nicht. Hat man ja, hab ich gelesen, dass er auch gar keine Puste hat. Er hat ja beim Marathon mitgemacht am Sonntag, ja. Und zeitweise habe ich gehört, dass er sich da zwischendrin, zwischen dem ein oder anderen Streckenposten hat abholen lassen und mit dem Roller die Distanz zurückgelegt hat. Wie, echt? Nein, aber doch. Findet selber raus. Nein, aber ich glaube, Batista glaube ich auch nicht. Ich finde auch, Batista hätte nicht den Impact. Das wär, Batista wäre so eine kurze Nummer. Man hat ja jetzt gehört, Brock Lesnar hat einen Jahresvertrag unterschrieben und du bist ja der Mann, der sagt, man hätte ihn auf jeden Fall irgendwie schon mal am Flughafen oder so sehen müssen. Ich sag abwarten, ganz genau. Es heißt, Brock Lesnar sei sofort von WWE-Offiziellen am Flughafen abgeholt worden. Das kann ja auch gut sein. Heutzutage hat aber wirklich jeder Vollidiot ein Telefon mit einer Kamera. Und an so einem Flughafen häufen sich die Digitalkameras dann grundsätzlich nochmal, weil ja, ist ja so ein Umschlagsplatz für Urlauber. Und es ist schon sehr verdächtig, dass es nicht ein Foto, jedenfalls mir ist es nicht bekannt, ein Foto gibt, das Brock Lesnar oder eine Traube, die sich um Brock Lesnar gebildet hat, irgendwie zeigt. Das ist zum Ersten. Das Zweite ist, angeblich sei Brock Lesnar im selben Hotel untergekommen wie die WWE-Superstars. Da würde ich jetzt auch mal behaupten, dass da einiges an Kameramaterial vor dem Hotel und auch hinter dem Hotel postiert ist. Und auch da gibt es keine Bilder von Brock Lesnar, was darauf hindeuten würde, dass Brock seit 3 Tagen eingesperrt lebt in einem Zimmer und so eine Art Unsichtbardecke von Harry Potter gestohlen hat. Mhm. Und das lässt mich so ein bisschen zweifeln, ob es tatsächlich irgendwie in der Art was gibt. Oder ob das alles nur... Merkwürdig ist natürlich auch die Aussage, dass er, man hat ja klar gelesen, dass er einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Ich meine, wo gibt's denn sowas? In einen Jahresvertrag? Was du erfährt. Ach so, ja gut, das gab's doch auch bei Ding hier, bei Chris Jericho. Hat man doch dann auch, man hat nach seinem Comeback davon gelesen. Eben. Ja, das stimmt. Hast du recht. Also es bleibt abzuwarten, so ein bisschen. Also, ich glaube ja, dass, ich bin mir immer noch sicher, dass das Main Event für WrestleMania 29, heute Nacht announced wird, bin ich mir irgendwie sicher. Ich gar nicht so. Okay. Und ich glaube, es wird Rock, Cena, Taker oder Brock Lesnar. Also zwischen den vieren wird sich irgendwie ein Match. Ja. Ne? Ja, ich sag dir mal, warum ich nicht glaube, dass es heute stattfinden wird. Denn in den letzten Monaten ist genau immer das, was du eigentlich erwartet hast, was die, sag ich mal, die Insider so ausgeplaudert haben, nicht passiert. Also ich erinnere jetzt nur mal, es hieß die ganze Zeit, CM Punk, Jericho werden den Opener machen. Das war nicht der Fall. Es hieß, Chris Jericho wird den Titel gewinnen. Das war nicht der Fall. Es hieß, es wird Brock Lesnar heute Abend eingreifen. War nicht der Fall. Cena wird Tier-Turn. War nicht der Fall. Was gab's noch? Was gab's noch an Gerüchten? Diese Geschichte, dass beide GM-Teams ausgezählt werden, das waren alles Insider-Informationen, die nicht passiert sind. Und mit die größten Geschichten, die nicht passiert sind, war Jerichos Rumble-Sieg, der feststand. Und dann hieß es, wenn Jericho nicht gewinnt, dann gewinnt aber Orton. Auch das ist nicht passiert. Chris Jericho hat die Elimination Chamber nicht gewonnen. Auch das ist nicht passiert. Daniel Bryan hat seinen Titel länger gehalten, als alle Insider behauptet haben. Und genau aus diesem Grund sag ich mal, halte den Ball flach, abwarten, ob heute Abend oder heute Nacht wirklich jemand als neuer Gegner für zum Beispiel den Undertaker präsentiert wird. Ich würde mich natürlich freuen, halt's auch nicht für ausgeschlossen, aber ich würde erstmal sagen, abwarten. Ja. Ist schwer vorherzusagen. Das sehe ich auch so, ja. Lord Tensai könnte man vielleicht in Action sehen. Ja, Lord Tensai vielleicht startet seine Fehde gegen John Cena. Ja, wobei mir das auch schon wieder irgendwie so... Gib mir jetzt schon auf den Sack, bevor es gestartet ist. Den sehe ich halt einfach nicht in einem Main Event. Muss ja auch nicht die Main Event Fehde sein. Ja, aber du bist ja... Du bist aber automatisch im Main Event mit Cena, das hast du ja gesehen. Sie haben es ja versucht, Punk immer das wichtigste Segment am Ende von Raw zu geben. Das hat man dann relativ schnell über Bord geworfen. Und die sehr, sehr schlechte Storyline zwischen Kane und Cena hat zum Schluss dann immer den wichtigen Spot zum Schluss bekommen. Und ich denke, Cena wird immer derjenige sein, der das größte Match bei einem WWE-Pay-Per-View worauf ich hinaus will. Das ist richtig, ja. Ja, nee, aber Lord Tensai möchte ich übrigens auch nicht gegen John Cena sehen. Ich verstehe das nicht, was das bringen soll. Wir sollten erstmal vielleicht Lord Tensai debütieren lassen, bevor wir sagen, er ist ein Arschloch. Ja, aber wir wurden ja so häufig enttäuscht von Lord Tensai. Nee, von Debütierenden. Ich sag ja nur, es ist... Von Debütantinnen. Von Debütantinnen, Ball, ja. Nee, aber ich sag ja nur, hier, Chris Jericho. Da waren wir auch alle heiß und dachten, jetzt... Ja, da waren wir mega, Bär. Natürlich. Und bei Lord Tensai stellt sich bei mir jetzt nicht unbedingt erwartungsvolles ja, da bin ich nicht so geil drauf irgendwie auf den Kollegen. Nein, das ist halt A-Train und... Ja, genau, A-Train ist es halt. Prinz es Albert. Es ist halt A-Train, es ist und bleibt A-Train. Und durch diese scheiß Prinz Albert, stell mir die ganze Zeit vor, dass der gute Mark Blum heißt der, oder? Mhm. Ja, dass der tatsächlich einen Penisring hat. Das ist nur deswegen, denke ich das die ganze Zeit. Weißt du jetzt nicht warum, oder was? Nee, wieso? Man nennt so einen Penis... Nee, pass auf. Ich hab eine Art, wie heißt es hier, Handtuchhaken da mir hingemacht, aus praktischen Gründen. Nee, man nennt ja diesen Penisring in Fachkreisen Prinz Albert. Ach so, das wusste ich nicht. Das wusstest du nicht. Also so nennt man praktisch, wenn man sich die Eiche durchstechen lassen hat und da ein Piercing trägt, nennt man Prinz Albert. Ja. Und ich denke, immer wenn ich diesen Kollegen sehe, denke ich immer, der hat sich doch die Eiche piercen lassen. Und das hat so ein bisschen ein Ogu, würde ich jetzt mal sagen. Also das möchte ich, deswegen mag ich den nicht. Ja, gut, ja, Chris, das muss man so stehen lassen. Da atmet er durch. Was können wir sonst noch erwarten heute bei Raw? Irgendwas mit Laurinaitis wahrscheinlich, dass er jetzt seine große Regentschaft startet. Genau, er wird groß zelebriert werden, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht mit einer Live-Sex-Celebration mit David Otunga. Oh, das wäre schön. Das wäre was, glaube ich. Der hat ja gestern schon ein nettes Hemdchen angehabt. Ja, finde ich auch schön, ja. Im Gay Store 505 kann man das übrigens nachbestellen. Der Andi übrigens vom Brain vs. Voice ist ja großer Otunga-Fan. Stimmt, das habe ich auch gehört in eurem kleinen Gespräch, bei dem du zu Gast warst. Ja. Ja gut, weiß nicht, was bei ihm passiert ist. Na, ich muss David Otunga verteidigen. Ich finde den, der hat sich gemacht in den letzten Wochen. Also ich finde ihn nicht mehr so langweilig, wie er schon mal war. Nee, aber er ist immer noch gay. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Dann lieber gay als ein Nagel durch die Eichel. Lieber gay als so ein Scheiß, was er davor gemacht hat. Also er kriegt halt so ein bisschen Personality jetzt, so finde ich, durch seine Rolle da. Und die macht er gut. Also ja, er hat seine Rolle gefunden an der Seite von Laurinaitis. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was die für heute Nacht planen mit den Kollegen eben. Da. Ich könnte mir noch vorstellen, es hieß ja mal gestern, dass Mike Tyson angeblich einen 3-Jahres-Vertrag mit der WWE unterschrieben hätte, aber ich glaube, das war ein April-Scherz. Weißt du, hast du das gelesen? Das habe ich nicht gelesen. Ja, hieß mal. Ich habe gelesen, dass er GM werden soll. Ja, genau, und er hätte einen 3-Jahres-Vertrag mit der WWE unterschrieben und hin und her. Aber ich vermute, das war wie vieles gestern ein April-Scherz. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob es irgendwas bringt, dass Laurinaitis jetzt großer GM ist. Ich fand es ja eigentlich immer ganz cool, wenn es 2 GMs gab und wenn die beiden dann auch tatsächlich so ein bisschen miteinander fäden, hätte ich es, also auf einem anderen Niveau als das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, dann finde ich diese ganze GM-Geschichte auch nicht schlecht, aber an und für sich braucht es eigentlich keiner. Nee. Ist mittlerweile unrelevant. Ich glaube, wir haben jetzt alle Themen, ne? Jetzt haben wir alle Themen und auch schon wieder 20 Minuten überzogen, aber naja, das ist man ja fast schon gewohnt. Da bekommen wir wieder vom ZDF-Intendanten wieder Haue. Da gibt's wieder ganz klar einen auf die Nuss, muss ich zum Rapport und geht's wieder rund. Wir werden uns natürlich wiederhören nächste Woche, Montag. Mit 20:30 Uhr. Dann mit 20:30 Uhr. Dann mit neuen Informationen zur Klassenfahrt 2013. Denke ich mal. Dann werden wir endlich wissen, was bei Raw passiert ist. Also ja, das liegt in der Sache der Dinge oder so. Das ist richtig, deswegen habe ich das ja auch gesagt. Das stimmt, da schließt sich der Kreis. Und wir können euch wieder sagen, was passieren wird bei Raw nächste Woche Montag. Das ist auch richtig. Das ist auch richtig, ja. Und du denkst, es wird wieder top aktuelle News geben. Und du denkst wahrscheinlich, dass wir auch schon den Main Event verkünden werden, beziehungsweise über den sprechen werden. Für wenn er nicht announced wird, machen wir es aber trotzdem. Denkst du denn jetzt, hast du das schon abschließend gesagt, denkst du denn, dass wir es heute Nacht erfahren werden? Das werden wir heute Nacht erfahren, ich glaube schon. Dann läuft hier die interne Wette. Wie es lief mit Rock Cena. Habe ich eigentlich gerade gesagt, jetzt läuft hier die interne Fette? Was? Ich habe glaube gesagt, jetzt läuft hier die interne Fette, obwohl ich sagen wollte, jetzt läuft hier die interne Wette. Ich weiß nicht, was du jetzt von mir willst. Ja, ist doch egal. Nein, es läuft jetzt hier die interne Wette, dass du sagst, heute Abend erfahren wir, wer den Main Event 2013 ums Recht. Nee, um die interne Fette geht's. Ich habe den Chris total verwirrt jetzt. Der hat jetzt Würmer im Kopf, dank mir. Junge, Junge. Und damit schließen wir diese zweite Ausgabe Talk of Personality bei Cult of Personality mit Chris von Talk of Person. Oh Gott. Chris. Vom Wrestling Horizon. Von Wrestling Horizon, die findet ihr auf nerdyverse.de. Und mich findet ihr am besten nicht so gut. Nee, war eine schöne Sendung. Zum Ende hin. Aber sonst fand ich es ganz gut. Wieso zum Ende hin? Was ist denn da passiert? Sag ich nicht. Deswegen hab ich auch den Satz abgebrochen. Sind die Themen ausgegangen, meinst du? Fand ich nicht, nee. Fandst du nicht? Hast du noch Themen? Ja. Na, hau mal raus. Sag ich nicht. Sagst du nicht. Ich lese gerade 20% Regenwahrscheinlichkeit bei WrestleMania. Übrigens, das ist mittlerweile richtig. Man kann das sagen, der Wetterbericht hatte recht. Es hat tatsächlich zu 80% nicht geregnet. Ja. Gut, hätten wir das auch besprochen. Ist jetzt so ein Moment, wo man so eine Sendung abbricht eigentlich, ja? Das ist aber auch dieser Moment, in den du uns immer reinbringst. Zieht sich künstlich. Du möchtest nicht loslassen. Doch, klar. Nee, wir beenden das jetzt hier. Und weisen darauf hin, dass es alles zum Nachhören gibt auf cultofpersonality.de und ich glaube morgen dann wieder bei nerdiverse.de, oder? Ja, wird's bei uns im Talkdown RSS-Feed bei iTunes und Co. wird es diese Folge wieder zum Downloaden geben. Für alle, die praktisch sozusagen beide Podcasts unterstützen wollen, wäre das die ideale Wahl. Ihr ladet es einfach zweimal runter. Richtig. Ja. Gut, hätten wir uns auch geklärt. Was ich noch erzählen kann, ist, ich habe heute... Bei Singapore Airlines habe ich heute versucht, meinen Sitzplatz zu ändern. Und wer diese Seite verbrochen hat von Singapore Airlines, der ist echt ein Arsch. Also man sitzt ungefähr 60 Minuten davor, bis sich irgendwelche Flash-Optionen da öffnen. Das ist es ist einfach unfassbar schlecht, was da abgeht. Das habe ich heute gemacht. Dann habe ich mein ESTA-Visum beantragt für die USA und habe feststellen müssen, mittlerweile zahlt man dafür $14. Früher war es umsonst. Das finde ich auch scheiße. Dann, ich habe gestern durchgehalten, ich musste ab 21.45 Uhr pinkeln während der Countdown-Show und habe bis 0.30 Uhr durchgehalten. Kannst du dir das vorstellen? Kann ich mir nicht vorstellen, nee. Und es ist sozusagen eine Parallele zu heute, denn heute muss ich seit 10 nach 2 pinkeln und habe es jetzt auch schon wieder anderthalb Stunden ausgehalten. Ja. Man nennt mich das Dromedar aus Berlin auch. Also das, ja. Ja gut, dann können wir jetzt eigentlich die Sendung beenden. Würde ich mal sagen. Chris, ich bedanke mich. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir die Klassenfahrt 2013 ins Leben gerufen haben. Chris, hast du dazu noch irgendwelche Sachen zu sagen? Nein. Okay. Was machst du heute noch so? Ich habe heute noch Urlaub. Schön. Musst du jetzt nochmal irgendwo hin? Ich muss jetzt arbeiten. Musst auch arbeiten, gut. Gut, dann will ich dich länger aufhalten. Du musst jetzt wahrscheinlich auch los. Ja. Was machst du denn so noch? Ich habe halt Urlaub. Urlaub, gut. Und ja, ich gehe nachher übrigens, kaufe ich mir ein Auto nachher. Möchtet darüber noch was erfahren? Grundsätzlich nicht, nee. Okay, ist so. Um 17 Uhr habe ich eine Probefahrt. Mhm. Ist nicht so wichtig, wa? Interessiert keinen jetzt in dem Moment. Ich habe um 17 Uhr. Ich kann auch leiser drehen. Du schon. Du musst ja grundsätzlich nicht zuhören. Du schon. Ich kann mich auch selber leiser drehen. Nein, also jetzt ist wirklich Schluss. Ich wollte künstlich ein paar Minuten noch rausschinden. Weiß gar nicht, ob es aufgefallen ist. Das Auto von Apple? Ja, ich wäre der Erste, sobald es ein Auto gibt, wo Apple drauf, damit könnte man mich kriegen. Einfach auf so einen Lada einen Apfel draufkleben, bin ich sofort dabei, kaufe ich. Mal ganz im Ernst, kennst du diese Vollspacken, die irgendwie mit einem Opel Astra in Purple-Farben mit Rost dran rumgurken, aber hinten einen Apple-Aufkleber drauf haben? Ja, die kenne ich. Also das war übrigens das Erste, was ich nie gemacht habe, mir irgendwelche Apple-Aufkleber aufs Auto zu kleben. So ein Scheiß. Mach die runter, Leute. Und vor allen Dingen, muss ich erst mal nachfragen, Chris, trägst du Hüte? Ricky, was? Trägst du einen Hut? Also trägst du so einen Hut? Denn das macht es auch nicht. Ey Leute, tragt keinen Hut, wenn ihr nicht alt seid. Hüte, das sind Männer mit Komplexen. Es kann einfach, ein normaler Mann trägt keinen Hut, wenn er jung ist. Ich träg nur Prinz Alberts. Tja, das zum Beispiel. Das geht. Aber die muss man auch mal herzeigen. Ja, das war's jetzt. Aber wirklich, jetzt reicht's. Ja, wir haben's, also Gott sei Dank haben wir es heute geschafft, es nicht künstlich in die Länge zu ziehen. Nee, ich finde, wenn man was zu sagen hat, dann soll man das auch tun. Was holst du denn für ein Auto? Steht noch nicht ganz fest. Es gibt mehrere Autos zur Auswahl. Es gibt mehrere Autos, ja. Und eins von denen wird's werden. So viel kann ich hier schon mal bekannt geben. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Vielleicht erzähle ich in der nächsten Folge darüber, was ich für ein Auto mir gekauft habe. Ja. Oder du erzählst einfach, welche du nicht gekauft hast. Und dann müssen wir das erraten. Genau. Wir könnten alle Automarken durchgehen und die bewerten. Und zwar nach Wrestling, Impact, Mund, Augen. Ach nee, das war eine andere Sendung. Gut, Schluss jetzt für heute. Chris, ich bedanke mich. Wir hören uns wieder. Ich mich auch. Nächste Woche. Übrigens, jetzt muss ich doch noch was sagen. Das ist schön. Das tut mir wirklich leid. Das ist jetzt wirklich jetzt mir gerade gekommen. Das wollte ich dir viel früher schon erzählen. Mhm. Eigentlich warst du ja vorgesehen für die Reality-Check-Ausgabe am 22.04., weil du dich erinnern kannst. Nee, kann ich nicht mehr. Von daher war es dumm, jetzt, mir das jetzt zu sagen. Ja, deswegen sage ich es dir jetzt. Das mussten wir aber verschieben. Du bist jetzt am 15.04. bei Reality Check zu Gast. Wir haben noch kein Thema, da wird's dann... Weil ich einfach... Nee, folgendes. Ich habe nämlich den Manu eingeladen für den 15.04., der mir was über seine Live-Erfahrungen von Raw und SmackDown in London erzählen wird. Und da habe ich gestern festgestellt, dass Raw und SmackDown in London erst am 16. und 17. stattfinden. Und dann wäre so eine Sendung am 15.04. zu diesem Thema unpassend. Verstehst du, ja? Deswegen haben wir das getauscht. Clevere Bürschchen. Jetzt ja, ist Schluss. Sag einen Gruß und wir hören uns nächste wieder. Woche ist der Christian bei dir, ne? Nee, diese Woche. Stimmt, Mensch, das muss man auch noch sagen. Reality Check am Sonntag, da wird dann komplett die ganze WrestleMania-Card auseinandergenommen. Es wird jedes Detail nochmal besprochen, wirklich alles. Ich habe mir Notizen gemacht. War gut, dass wir das heute noch nicht gemacht haben. Ja, also pass mal auf, was da jetzt am Sonntag noch abgehen wird, da gibt's Insider-Informationen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Einfach einschalten, live und anrufen. Jetzt ist aber wirklich schon, ich muss jetzt tierisch aufs Klo. Ja, okay, tschüss. Chris? Tschüss. Tschüss. Ich will nur noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.